Schauspieler. Das ist Schund. Nein, Schund ist definitiv. Was. Das ist Schund, Flor. Ich nehme dir dein Mikro. So, jetzt habe ich hier beide Mikros. Flor, du hast keine Chance. Flor, you're on your own. Diese Episode musst du rocken. Mein Hirn hat sich geweigert. Wir werden im Laufe des Podcasts noch rausfinden, warum. Mein Hirn hat sich geweigert und du musst all the work machen. Es tut mir leid. Oh Mann. Herzlich willkommen, liebes Publikum, zum Muss-man-sehen-Podcast. Muss ich sogar die Begrüßung machen? Johannes, sag mal wenigstens, worum es geht. Wenn du schon nichts leisten willst während dieser Episode. Also, um Johannes' Worte zu übersetzen. Bei diesem Podcast reden wir über Filme und zwar nach dem Prinzip, einer schlägt dem anderen einen Film vor. Warum habe ich das gemacht? Als Hausaufgabe und die Woche darauf reden wir über diesen Film. Diese Warum? Woche für diese Episode, die ihr jetzt hört, war ich dran mit meinem Vorschlag und ich habe Johannes einen Film vorgeschlagen, den ich selbst auch noch nicht kannte und zwar den Klassiker von Russ Meyer, Beyond the Valley of the Dolls, Blumen ohne Duft heißt der im Deutschen, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die ihn gesehen haben, eher im englischen Original geguckt haben und unter dem Titel ist er auch, glaube ich, einfach bekannter. Also Beyond the Valley of the Dolls, einer der mittleren Schaffensphase zuzurechnenden Russ Meyer Filme. Johannes kannte Russ Meyer gar nicht, was mich voll überrascht hat. Ich dachte, den Namen hätte er zumindest gehört. Du dachtest, Johannes Franke, der berühmte Sexist, muss doch eigentlich Russ Meyer kennen. Russ Meyer ist ein Name, den jeder kennt, dachte ich, weil das ist einfach so der Schmuddelfilmkönig der 50er und 60er und frühen 70er Jahre in Hollywood. Ja, stimmt, weil die Schmuddelfilme aus den 50er, 60er Jahren natürlich besser zu mir passen als die Schmuddelfilme aus den 80er, 90er, das stimmt. Das auf jeden Fall auch, aber auch einfach, weil das ist halt so wie, ich meine, den Namen Hugh Hefner kennt man auch, selbst wenn man nicht den Playboy liest. Ja, okay, das ist ein valid Argument, aber wenn ich schon Hugh Hefner kenne, warum muss ich dann auch noch den Rest kennen, der Mischpoke? Flo, möchtest du Tee? Sehr gerne. Das ist ein Friedensangebot. Oh, das ist sehr freundlich von dir. Aber schauen wir mal, wo es uns hinführt. Johannes hat schon gesagt, sein Gehirn hat ausgeschaltet. Euer Gehirn vielleicht auch, falls ihr den Film gesehen habt. Meins auch partiell. Danke. Ich würde einfach mal loslegen und es ist toll, dass du sagst, ich muss die Episode rocken, weil das ist so schön, passt so gut zu meinen Einleitungsworten, die ich geschrieben habe. Okay. Und danach geht's in die Diskussion. Okay. Once upon a time in Hollywood. Kelly, Petronella und Casey, die zusammen die Band The Kelly Affair bilden, fahren zusammen mit ihrem Manager, Croupie, Harris nach Hollywood, um dort den großen Erfolg zu finden. Dank Kellys Tante Susan kommen sie in Kontakt mit dem exzentrischen Musikproduzenten Ronnie Zeman, der ihnen nicht nur zu einem Plattendeal und Ruhm verhilft, sondern sie auch in die dekadente Partyszene LAs einführt. Und da wir die Swinging 60s haben, bedeutet das vor allem Sex and Trucks and Rock'n'Roll and Soap Opera. Beyond the Valley of the Dolls aus dem Jahr 1970 ist ohne jeden Zweifel ein Film. Er hat einen Anfang und ein Ende. Und dazwischen geschehen Dinge. Viel zu viele. Oder viel zu wenige. Wahrscheinlich je nach Standpunkt. Russ Meyer hat eine Menge Filme gedreht. Den hier kannte ich noch nicht. Ich war nie ein großer Fan von Meyer, aber der hier soll laut Eigenaussage sein definitiver Film sein. Also gehört er ja wohl irgendwie in den Kanon. Immerhin hat Roger Ebert das Drehbuch geschrieben. Und außerdem gibt es am Schluss einen Vierfach-Ritualmord und eine Dreifach-Hochzeit. Also gehört er ja wohl irgendwie in den Kanon. Verdammt. Johannes, sag du doch mal was. Der gehört in gar nichts rein. Nicht in irgendeinen Kanon, nicht in irgendein Filmabspielgerät, nicht in irgendein Internet. Der gehört nirgendwo hin, dieser Film. Dir hat der Film offensichtlich nicht gefallen. Nicht gefallen? Das ist völlig untertrieben. Ich wollte meine Bude abfackeln danach. Das passt voll gut zu den Top 3, die ich dir gegeben habe, aber dazu kommen wir später. Ich bin so ein bisschen ratlos noch. Du bist ratlos? Ganz ehrlich sagen. Und das, was? Und das ist immer... Das ist nie gut, wenn man als Kritiker irgendwie ratlos ist. Ich glaube, wir versuchen mal das, was wir bei Theorema auch versucht haben. Oh nein. Wir versuchen uns ohne Urteil zu dem Film zu nähern und werden dabei komplett scheitern. Ja, das Problem ist, mein Kopf hat ja schon abgeschaltet während des Films, also nicht nur in der Recherche. Also in der Recherche habe ich auch ganz große Probleme gehabt. So viele Leute, die den Film mögen und ich die ganze Zeit gedacht habe, what the fuck, wo nimmt ihr das alles her? Und ich mir so viele Sachen Sachen angeguckt und durchgelesen habe und ich habe das Gefühl, dass 90% davon gleich wieder rausgegangen sind aus meinem Hirn, weil mein Gehirn gesagt hat, du wirst dich mit dieser Scheiße nicht mehr beschäftigen, als du irgendwie musst. Du hast also versucht, dir den Film quasi mit akademischem Filmwissen schön zu saufen und das hat nicht funktioniert. Und es hat nicht funktioniert, nein. Ja, okay. Was total nachvollziehbar ist. Ich glaube, der Film ist auch nicht unumstritten. Ja, er gilt mittlerweile als Kultklassiker, aber ich finde, man findet auch noch, dafür, dass er so als Kultklassiker gilt, findet man auch noch sehr viel die Stimmen da draußen, die sagen, Gott, ist das ein Schrott. Ja, absolut. Was soll das? Gibt es Gott sei Dank auch noch, aber leider gibt es davon sehr wenige differenzierte. Ausgerechnet die Leute, die den Film mögen, sind relativ differenziert mit dem, was sie da erzählen und recht gut darin, sowas zu erzählen, ja. Während die den Film nicht mögen, einfach nur sagen, was für eine Scheiße. Was natürlich daran liegt, dass es auch so ein bisschen so ein Feuilleton-Film ist, unabhängig davon, dass er komplettes Schmuddelkino ist. Warum ist er ein Feuilleton-Film? Ich verstehe es einfach nicht. Na, ich glaube, weil es ein Film ist, der eigentlich, der erst dadurch interessant wird, dass Roger Ebert ihn geschrieben hat, dass Menschen, die sich mit Kultur beschäftigen, mit Kulturgeschichte, darüber debattieren und schauen, was für Motive sind da drin. Und dass FilmemacherInnen sagen, ey, ich habe den Film gesehen, den habe ich inspirieren lassen. Ich hatte sehr viele, grundsätzlich während dieses Films, sehr viele Tarantino-Vibes. Und es war wieder so ein Moment, den ich oft habe, wenn ich entsprechende Blue-Movies aus den 60ern und 70ern sehen oder Midnight-Movies aus den 60ern und 70ern sehen, dass ich denke, genau, da hat sich der Herr Tarantino inspirieren lassen. Ja. Und das hatte ich bei diesem Film auch oft. Also es war so ganz klar, okay, der gehört irgendwie zum Tarantino-Kanon und Tarantino hat diverse Elemente, visuelle Spielereien, Story-Quirks und so weiter in seinen Film verarbeitet. Also Once Upon a Time in Hollywood ist, glaube ich, so das Offensichtlichste. Weißt du, bei Tarantino schwingt immer in allen Filmen etwas mit, obwohl ich die sonst ganz gern mag, die Filme, oder sie einfach sehr gut gemacht finde, was ich relativ abstoßend finde. Ja. Ein Grundton, der bei Tarantino mitschwingt, den ich schwer zu greifen kriege, den ich auch jetzt immer noch schwer zu greifen kriege, aber jetzt wenigstens einen Ausblick habe, wo es herkommt. Denn in diesem Film schwingt genau das nicht nur mit, sondern trägt den Film. Und seitdem habe ich so das Gefühl, okay, Tarantino ist in so einer Mischpoke von Leuten, die ein ganz ungutes Weltbild haben und ganz unguten Umgang mit Menschen und mit Situationen in und vor allem eben Frauen und sexistische Tropes und so, die ich einfach, wo mir so schlecht wird, dass ich den Film weitere 5 Minuten nicht folgen kann, weil mich das immer noch angeht, was da gerade passiert ist. Naja, das ist das, womit Tarantino sozialisiert wurde. Ja. Und das ist das, was man gemeinhin Midnight Movie nennt in den USA in den 60er und 70er Jahren. Und das waren allgemein Filme, die nicht Mainstream-tauglich genug waren, um das Publikum, um Mainstream-Publikum zu erreichen und die deswegen halt einfach nachts gezeigt wurde, deswegen Midnight-Movies, weil die einfach gezeigt wurde, wenn das Kino sowieso nicht viele Leute erwartet hat. Wollen wir mal gucken, ob wir das vielleicht in 2 Teile teilen können, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, es gibt einen großen Unterschied zwischen mir, der ich jetzt 2023 davor sitze, also wirklich sehr, sehr großen Unterschied, oder eben mir, weiß ich nicht, wie das wäre, wenn ich damals Midnight-Movie-mäßig im Kino gesessen hätte um Mitternacht und mir diesen Film in den 70ern anzuschauen. Das ist einfach ein riesengroßer Unterschied, glaube ich, kulturell. Ja. Also es ist vielleicht auch so, Nostalgie spielt eine große Rolle dabei und wir haben ja schon über Teenager-Filme geredet und ich glaube, bei deinen Best-of-Teenager-Filmen waren auch sehr viele aus den 80ern dabei, wo vielleicht auch so ein bisschen Nostalgie-Brille da ist, wo du heute drauf guckst und denkst, oh ja, da wurden ganz schön viele Rape-Jokes gemacht oder so. Auch sowas wie keine Ahnung, nimm den Breakfast Club. Ja, Breakfast Club. Da ist sexueller Missbrauch ein Gag. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ja, und es spielt natürlich die Sozialisierung eine total große Rolle. Und bei der Sorte Film ist es natürlich besonders krass, weil wir hier halt einfach die Exploitation-Filme haben. Das steckt schon im Titel. Es geht um die Ausbeutung von allem, was irgendwie spektakulär ist. Es geht um... Nee, nicht alles. Nicht alles. Nein, nein. Sex und Gewalt. Sex und Gewalt, aber vor allem weiblich konnotierter visuelle Ausbeute. Ja. Na, Exploitation ist nicht spezifisch auf dieses Thema Sex aus. Deswegen gibt es ja nochmal das Subgenre, Sexploitation. Ja, okay. Und wir bewegen uns hier definitiv im Sexploitation-Subgenre. Ja. Und das ist auch das, wo sich Russ Meyer während seiner gesamten Karriere bewegt hat. Ja. Okay, wir müssen versuchen, mal das kurz zu ordnen. Kommen wir mal ganz kurz zu Russ Meyer, um hier einmal zu sagen, wo ist unser Rahmen? Wer ist dieser Mann, der diesen Film gemacht hat? Das muss man sehen. Lexikon. der hat für den Playboy gearbeitet, irgendwie so nach dem Zweiten Weltkrieg. Und hat dann in den 50ern mit seiner Frau eine eigene Produktionsfirma gegründet, um einfach die Filme zu machen zu können, auf die er Bock hat. Und das waren die sogenannten Nudie Cuties, ein Begriff, den ich auch zum ersten Mal gehört habe. Wenn der schon an sich schon richtig furchtbar klingt, ja. Also richtig hart nach Pedo und nach irgendwie sexuellem Missbrauch. Wobei Pedo bei Russ Meyer keine Rolle gespielt hat. Und es gibt die Leute, die diese Filme gedreht haben, die dann nochmal spezifisch irgendwie so dieses Jungfrauenschema hatten. Mhm. Russ Meyer war ja immer eher so der Typ, der die etwas üppigeren und großbrüstigeren Frauen und stärkeren hatte. Ja. Und aber was die Filme sind, die Russ Meyer gedreht hat, das ist auch das, was er offensichtlich den Großteil seiner Karriere gemacht hat, sind eigentlich Soft-Erotik-Komödien, Tragikomödien, die so ein bisschen albern sind, so ein bisschen verspielt, oft noch so ein bisschen Soap haben, das werden wir auch in diesem Film begegnen, und die halt irgendwie das Ganze garnieren mit sehr vielen Nacktszenen. Und zwar im Soft-Erotik-Bereich. Wir befinden uns noch vor dem Golden Age of Porn. Das heißt, es war noch nicht so, dass das Pornografie das Große war, und wir haben hier so eine sehr verschämte Darstellung von Nacktheit. Es gibt halt sehr viele Full-Frontal-Szenen, wo man aber meistens nur Brüste sieht und manchmal vielleicht so ein bisschen Schamhaare auffallen. Aber das war's. Wobei das Wort verschämt schon ein bisschen seltsam ist in dem Zusammenhang, weil es... Bieder, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall, ich finde, Russ Meyer, und das sieht man auch in diesem Film, hat immer in seiner Inszenierung von Erotik, so sehr das darauf aus ist, nicht zu schocken, sondern irgendwie auch zu erregen, hat es immer so was Biederes und Spießbürgerliches. Es ist so der alte Typ, der durch das Schlüsselloch guckt, um seine Nachbarin nackt zu sehen. Weißt du? Und es hat immer so was Biederes, finde ich. Es ist der Blick des Konservativen, der das Treiben verurteilt und gleichzeitig geil findet. Ja, sich anzuschauen und im Rest des Lebens zu sagen, nein, das geht genau, ja nicht. Genau, ganz schrecklich, diese Teenager können nur kiffen und Sex haben. Und Russ Meyer hatte aber auch so eine etwas düsterere Phase, die als seine Gothic Period bezeichnet wird. Daher kommt auch der Film von ihm, den ich wirklich komplett gesehen habe und den ich noch am ehesten in Erinnerung habe, nämlich Pussycat Kill Kill aus dem Jahr 1965, der heute gerne herangezogen wird als feministischer Film von Russ Meyer, wo es um so eine Gruppe von Gangsterinnen geht, kann man sagen, die auf den Bauernhof kommen und da die Familie mehr oder weniger als Geißel nehmen. Wir müssen unbedingt über den Feminismus reden, später auch gerne. Von diesem Film, ja. Auch von dem, den du gerade genannt hast. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe auch darüber gelesen und welche Argumente es dafür gibt, dass das Ganze feministisch gelesen werden sollte, was ich, Spoiler Alert, nicht so überzeugend finde. Ich habe den damals auch nicht feministisch gelesen. Ich habe es schon in der Einleitung gesagt, ich bin kein großer Russ Meyer Fan. Ich habe mir dann auch so, ich habe so Einzelszenen von ihm gesehen. Ich habe bestimmt auch mal irgendwann nochmal einen Film angefangen. Ich glaube, Wixen habe ich zumindest angefangen. Und ich habe nie so ganz verstanden, was an Russ Meyer Kult sein soll. Faster Pussycat Kill Kill ist halt irgendwie dann doch so ein sehr dreckiger, rougher, schwarz-weiß Gangster-Thriller mit Frauen mit großen Brüsten und so einer sehr komisch aufgepfropften Moral, der wir in diesem Film auch wieder begegnen werden. Ja, hat er ja anscheinend ständig drin. Aber das ist ja bei ihm anscheinend eine ironische Überhöhung immer. Ja, das ist so die Frage. Was bei Russ Meyer ironische Überhöhung ist und was von ihm ernst gemeint ist, finde ich, es super schwer auseinander zu klamüstern. Das ist auch bei diesem Film so. Total. Und es gibt mehrere Gründe dafür. Ja. Aber wir müssen, bevor wir die Gründe irgendwie rausfinden, müssen wir uns, glaube ich, Roger Ebert noch dazu holen. Ja, lass uns dann kurz mit Russ Meyer weitermachen und dann kommt der Herr Ebert dazu. Und was bei Russ Meyer wirklich immer da war, waren die Frauen mit der großen Oberweite. Er selbst hat über sich gesagt, hätte ich mich nicht so sehr für Titten interessiert, wäre aus mir vielleicht ein großer Filmemacher geworden. Und das ist ja auch das, was man oft so im Feuilleton über ihn liest, dass man in seinen Filmen ein wirklich großes Talent sieht, was Bildmontage betrifft, was den Umgang mit Schnitt und mit Kamera betrifft, dass er da irgendwie ein Gespür dafür hat, welche Bilder spannend sind und interessant sind. Ja, und dann hat er das alles ignoriert, was er als Gespür hatte. Ich finde, das sieht man auch in diesem Film. Ich finde, da kommt teilweise großes filmemacherisches Talent so hinterrücks zum Vorschein. Naja, da müssen wir mal genauer reingucken. Da kannst du noch so sehr die Augen zusammenkneifen. und gleichzeitig sind es halt Schmuddelfilme, die er macht. New Hollywood. Wir haben wieder einen Filmemacher, der vom New Hollywood getroffen wurde. Diesmal so ein bisschen aus einer anderen Richtung. Die Anfang der 70er Jahre und jetzt sind wir kurz, oder Ende der 60er Jahre und jetzt sind wir kurz davor, bevor Beyond the Valley of the Dolls gedreht wird. merken die Studios, dass es so nicht weitergeht. Ihre Filme kosten zu viel Geld und spielen zu wenig Geld ein. Monumentalfilme, große Epen, die als Blockbuster gedacht sind, die Leute ignorieren sie und gehen lieber in Low-Budget-Filme wie Bonnie und Clyde und haben da Spaß. Und das sind die Filme, die plötzlich viel Geld bringen. Also versuchen die großen Studios alle so ein bisschen umzudenken und versuchen so den nächsten Easy Rider zu machen. Und eines dieser Studios ist 20th Century Fox, die dann sagen, okay, wir müssen irgendwie was machen. Hey, wir hatten doch im Jahr 1969 sehr viel Erfolg mit dem Film Valley of the Dolls. Mittlerweile wurde unsere Hauptdarstellerin von der Manson Family umgebracht aus diesem Film. Aber okay, wisst ihr was? Wir holen uns einfach Russ Meyer, der hat doch irgendwie so ganz echt extrem viel Erfolg mit seinem günstigen Film. Wir holen uns den, der soll uns einen Low-Budget-Film machen und am besten macht er noch eine Fortsetzung von Valley of the Dolls. Das wird ein Instant-Hit, das wird einfach funktionieren und dann schaffen wir es damit mit einem günstigen Film was Großes zu schaffen, einfach verdammt viel Geld zu machen. Lasst uns alle reich werden, indem wir mit Russ Meyer arbeiten. Valley of the Dolls war ja so erfolgreich auch nicht. Ganz im Gegenteil. Und der hatte ja noch weniger Budget. Der war schon ein Erfolg. Der war ein Publikumsrenner. Echt jetzt? Der hat Geld eingespielt. Ich dachte, der wäre gar nicht so... Vielleicht ist er auch nur bei den Kritiken unter... Komplett. Valley of the Dolls ist bei der Kritik komplett durchgefallen. Ah, ja, okay. Und das Publikum hat ihn geliebt. Wie bei diesem Film. Ja, es ist sehr ähnlich. Und Valley of the Dolls ist von Mark Robson. Der hat, den kennt man wahrscheinlich am ehesten von dem Katastrophenfilm Earthquake. Der okay, keine Ahnung. Eine Katastrophe ist. Valley of the Dolls selbst habe ich nicht gesehen. Basiert auf dem Bestseller-Roman von Jacqueline Susan und behandelt halt auch das Thema Hollywood, der Sündenfuhl Hollywood. Was können Drogen, Sex und so weiter mit unseren armen jungen Frauen einrichten? Ja. Und der war ein riesiger Publikumserfolg und die Kritiker haben ihn gehasst. Und ich glaube, dann wenn es ums Geld geht, wird halt auch von den Studios relativ wenig drauf geguckt, was die Kritik sagt. Jeder wusste, wir kriegen mit diesem Film keinen Oscar, aber lasst uns doch irgendwie wenigstens ordentlich Geld in die Kasse spülen. Vor allem mit minimal Aufwand. Sie haben ja wirklich minimal wenig Aufwand. Geld reingeworfen. Genau. Und Jacqueline Susan hatte zumindest einen Titel geschrieben. Sie hat ein zweites Buch geschrieben. Dann hat Fox zu ihr gesagt, hey, kannst du uns vielleicht helfen? Wir wollen hier irgendwie einen zweiten Teil von deinem Film machen. Dann haben sie die Drehbuchautorin vom ersten Teil genommen, Dorothy Kingsley. Und die hatte aber keine Zeit. Ja. Dann haben sie mit den Darstellerinnen gesprochen und dann hatten sowohl Patty Duke als auch Sharon Tate gesagt, nee, wir wollen keinen Bock mehr, der Film, der war so schlecht, wir wollen davon keine Fortsetzung kriegen. Sharon Tate hat gesagt, ich werde sowieso bald umgebracht von der Manson Family. Ja. Yeah. Also bringt's das nicht? Und dann gab's wirklich so einen kleinen Bruch. Und was da so dazwischen passiert ist, also ich habe es nicht so ganz herausgefunden. Auf jeden Fall hat Fox dann gesagt, so, wir machen den Film jetzt mit Russ Meyer. New Hollywood, wir brauchen was. Der hat mit Vixen extrem viel Erfolg gehabt, obwohl er kein Geld rein investiert hat. Lasst uns damit auch großen Erfolg haben. Und dann kam auch ziemlich schnell Roger Ebert. Ich bin immer so kurz in Versuchung, Sir Roger Ebert zu sagen, was? Einfach weil der so eine Legende ist unter den Filmkritikern. War ja damals noch nicht, ne? Der war noch ziemlich jung damals. 28. Ja, genau. Und er hatte schon Erfolg als Kritiker. Halt für die Chicago Sun-Times hat er geschrieben. Genau, was er ja auch lange noch gemacht hat, oder? Genau. Also Roger Ebert, wenn man sich den ein bisschen anschaut, ich weiß nicht, ob ihr jetzt da draußen Roger Ebert wirklich kennt. Der Name fällt bei uns im Podcast relativ häufig, weil der einfach so eine große Nummer ist. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge musstest du mir erstmal erklären, wer das ist. Und hast mir angeboten, das aus dem Podcast rauszuschneiden. Good old times. Weil es doch peinlich wirkt, wenn ich das nicht weiß. Aber nein, ich habe dazu gestanden. Ich wusste nicht, wer Roger Ebert ist. Aber der hat auch damals mit Siskel noch nicht diese TV-Show gehabt. Genau. Das vielleicht ganz kurz, weil dieser Podcast muss man sehen heißt, dass um eine Sehempfehlung dieser Episode aussprechen zu können. Siskel und Ebert findet man auch teilweise auf YouTube in ziemlich mieser Qualität. Oft sind es so VHS-Rips. Ja. Ist eine wirklich tolle Sendung mit kurzen Filmkritiken, wo die beiden sich gegenüber sitzen und sich duellieren um die Filme. Und ich glaube, als wir uns gegenseitig das Ding gepitcht haben, was wir hier machen wollen, muss man sehen, Podcast, hatte ich auch immer so ein Bild von uns als Siskel und Eva, die sich gegenseitig anmaulen und fertig machen für ihren Filmgeschmack jeweils. Ja, ich glaube, so weit haben wir es nie geschafft, weil wir einfach dann doch ein bisschen zu zivilisiert miteinander sind, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder unsere Filmgeschmäcker ja auch manchmal nicht so weit auseinander sind, wie wir denken. Wir gehen uns auch nicht so persönlich an. Siskel und Ebert hatten vor allem auch so viel Spaß gemacht, weil die sich doch des Öfteren mal wirklich so wie so ein altes Ehepaar gegenseitig angemault haben. Ja. Und das war einfach spaßig, ne? Und dann auch so Sachen vorgehalten haben, die sie vor 10 Jahren gesagt haben, ne? Dann sagt Siskel so, und dieser Film war langweilig. Und dann sagt Ebert, ey, Moment, vor 10 Jahren hast du zu dem Film gesagt, der war doch total gut, obwohl der genauso war. Du bist ein Heuchler. Als Siskel hätte ich ihm bei jeder Episode diesen Film vorgeworfen. Alter, ich glaube dem nichts mehr. Also ich kann mir jetzt jede Review, die ich sonst immer richtig gut fand, von Ebert an durchlesen und denken, ich glaube dir kein Wort, ist mir egal, was du sagst, du hast diesen Film gemacht, damit hast du dich disqualifiziert für alles. Das Krasse ist ja, bis zuletzt war er stolz auf diesen Film, ne? Ebert hat immer wieder so von dem Film erzählt und wenn man, also ich finde, man hat immer das Gefühl, er ist irgendwie stolz darauf, was da passiert ist. Das stimmt, aber ich glaube, das ist eine Flucht nach vorne. Maybe? Weil ihm irgendwie, er versucht es zu retten, er versucht seinen Ruf zu retten und seine Beteiligung darin irgendwie zu rechtfertigen, weil er kann sie nicht wegdiskutieren. Ja, das ist unmöglich. Er steht ganz, ganz stolz in den Credits. Mhm. Er ist der Autor dieses Films. Und ich glaube, deswegen muss man auch einfach nach vorne flüchten und sagen, also das war folgendermaßen gedacht und das war, es ist eine unglaublich tolle Parodie auf, war bla bla bla bla und ich glaube ihm fast kein einziges Wort, muss ich sagen, weil es einfach, ich weiß nicht. Bei vielen Dingen in dem Film, aber das werden wir später noch besprechen, habe ich das Gefühl, das haben die on the go, haben die festgestellt, okay, der Film ist vielleicht nicht ganz so gut, wie wir gedacht haben, wir sollten noch hier und dort eine Idee reinhauen, damit es alles ein bisschen mehr nach Parodie und nach Satire und nach alles Mögliche klingt. Ich glaube, was man zu Roger Ebert sagen kann, so grundsätzlich, was seinen Zugang zu Filmen betrifft, er ist halt ein Filmkritiker und er ist auch eher so ein Snob, aber er hatte immer so einen Blick für besondere Filme, die noch nicht groß waren. Ja. Roger Ebert war der Erste, der erkannt hat, dass New Hollywood ein Ding ist. Das war eigentlich der Erste, der gesagt hat, hey, hier Bonnie und Clyde, das ist ein Meisterwerk, das ist eine ganz neue Art von Film. Mhm. Und das war eigentlich eine der Triebfedern des New Hollywood. Und er war der Typ, der während die anderen gesagt haben, Schund, Mist, viel zu brutal, viel zu realistisch, der immer gesagt hat, nee Leute, guckt mal auf die jungen Filmmacher, was sie da machen, da passieren gute Sachen. Und Roger Ebert war aber auch einer, der immer so einen Softspot hatte für unterhaltsamen Trash. Und es gibt ganz oft Momente in seinen Rezensionen und auch bei Siskel und Ebert, wo man denkt so, was, diesen Film feierst du gerade? Ja, ja. Und du kannst es dir nicht erklären und er sagt einfach, ich hatte Spaß an diesem Film. Und Roger Ebert hat aber auch mal gesagt, er hasst es, wenn Filme auf dumme Charaktere angewiesen sind. Und was macht dieser Film zur Hölle? Dieser Film hat sehr kluge und sehr eloquente und sehr logisch handelnde Charaktere, muss ich jetzt mal sagen. Ja, ja, ja, ja. Gut, das werden wir auseinanderpflücken. Und dann erstaunlicherweise, Russ Meyer, Roger Ebert, sie kriegen Zeit für nochmal so für ein Pitching und sie machen das und sie haben das Buch nicht gelesen, haben den Film nicht gesehen und schreiben dann innerhalb von 10 Tagen ein 130 Seiten. Und der Richard Zanuck, der Chef von Fox, sagt, gut, nehmen wir. 5.000 Euro haben sie jeweils bekommen für das Erste, was sie geschrieben haben und dann haben sie den Auftrag bekommen, das richtige Drehbuch ordentlich zu schreiben. Und, dafür haben sie auch irgendwie 250.000 oder sowas bekommen. Ja. Und dann haben sie sich auch tatsächlich nochmal den Film angeguckt, den Originalen, haben schnell festgestellt, naja, okay, es geht halt irgendwie so um 3 junge Mädchen, die nach Hollywood kommen und die da irgendwie mit Sex und Gewalt und Drogen und okay, lass uns mal die Idee nehmen und lass uns aber daraus mal irgendwie so einen anderen neuen Film machen. Und das ist aber, irgendwie hat es dieselben Vibes, aber wir wollen das Ganze auch ein bisschen witziger machen. Jetzt komme ich schon ins Straucheln. Ja, wollte gerade sagen. Das, was du gerade gesagt hast, echt auch wenn es mich schmerzt, ich unterstreiche den Punkt. Ich gebe dir vollkommen recht. Du schaust diesen Film und du hast ganz oft das Gefühl, haben die den Tommy Wiseau Move durchgezogen? Ja. Haben die im Nachhinein gesagt, hey, das war alles als Komödie gedacht. Ey, wir wussten von Anfang an, das soll lustig werden, das soll albern werden. Oder ist das alles zufällig passiert? Also es ist folgendermaßen, mal um auf eine dieser Ebenen zu gehen, was so die Dialoge betrifft. Es ist ja viel dabei, was anscheinend für mich völlig unerklärlich sehr quotable ist. Also es gibt ja viele Leute, die den Film gesehen haben und feiern und dann immer wieder Quotes aus diesem Film raushauen, die witzig gemeint sein sollen, so angeblich. Mhm. So, die Sache ist die, der Regisseur hat ja darauf bestanden, dass die Leute, die Schauspieler, das nicht als Komödie spielen. Ja. Was auch immer wieder am Set für Verwirrung gesorgt hat. Und keiner hat sich getraut zu fragen. Immer wieder Schauspieler gedacht haben, Moment, ich muss das doch, aber es ist eine Komödie, oder? Es ist ein lustiger Satz, der ist doch lustig gemeint, oder? Und dann mussten die den aber immer straightforward bringen, was dem Film so eine seltsame Stimmung mit sich bringt, wo man die ganze Zeit denkt, hä, was soll, will der Film was anderes als die Schauspieler? Ist dem Film das klar, dass er eine Komödie irgendwie quasi wird? Oder? Meyer selbst hat dazu gesagt, er dachte, als er das gedreht hat, hatte er als Intention, der Film sollte gleichzeitig sein, eine Satire, ein ernsthaftes Melodram, ein Rockmusical, eine Komödie und natürlich ein gewalttätiger Exploitation-Film. Und das, was ich halt immer mache, noch so ein bisschen nackter Haut. Und dann sollte es aber auch so ein bisschen moralisch werden, weil ich meine, hey, wir hatten Sharon Tate, das können wir nicht ignorieren, da ist was passiert, da ist Gewalt in Hollywood passiert. Und die haben das Ende des Jahres erst danach, überhaupt festgelegt, nachdem Sharon Tate da von der Manson Family umgebracht wurde. Finde ich, muss ich sagen, ist auch ein kleines bisschen Bad Taste. Auf dieses Ende zu bringen. Bad Taste ist an diesem Film sehr vieles. Und du bist noch unentschlossen? Was ist los, Flo? Ich bin noch unentschlossen. Ich werde gleich dazu kommen. Ich glaube, ich bin unentschlossen, weil ich da Sachen sehe in dem Film, die mich rätseln lassen. Dieser Film lässt mich rätseln und erstmal ist es nichts Schlechtes, wenn mich ein Film rätseln lässt. Okay, der Film lässt dich rätseln, wie er es geschafft hat, so viele Frauen mit so großen Brüsten zu finden. Nein, das nicht. Die Brüste sind klein, als bei anderen Russ Meyer Filmen. Was? Ach du Scheiße. Und wenn man liest, was so die Russ Meyer Fanbase sagt, ist offensichtlich auch insgesamt der Sexanteil und der nackte Hautanteil deutlich zurückgestellt. Oh, viele sagen, Gott, das ist der mainstreamigste Film von Russ Meyer. Das ist der am ehesten an Mass Audience anknüpfen kann. Oh Gott, ich glaube, viele sagen, er ist zu brav für einen Russ Meyer. Ich werde gleich hysterisch, Flo. Ich kann nicht mehr, ich muss nur noch. Okay, sie haben das Ding dann auf jeden Fall wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Hinterhöfen von Fox gedreht. Sie haben halt irgendwie alles genutzt, was sie da hatten. Und das waren offensichtlich Partykulissen. Es ist einfach nichts extra dafür hergestellt worden. Sie haben einfach alles zweit oder dritt oder viert verwertet, was alles da war. Ja. Was ich natürlich verstehe. Ich meine, Citizen Kane hat das auch gemacht. Ja, Citizen Kane hat das auch gemacht. Die haben auch alles zweit verwertet. Wir haben hier sehr viele Anknüpfungspunkte an Citizen Kane. Denk nur an die Suicide Scene, die auch überhaupt nicht geschmacklos ist. An diesem Film ist nichts geschmacklos. Roger Ebert hat dazu gesagt, like a movie that got made by accident when the lunatics took over the asylum. Mhm. Was ist auch ganz gut drin. Ja, aber er meint das ja positiv. Ja, natürlich, er ist stolz drauf. Und wer wäre das nicht auf diesen Film? Okay, bevor wir so ein bisschen so in die Story und die Charaktere einsteigen, ich kann hier mal meine Fragen, mit meine Ratlosigkeit mit auf den Weg geben. Ja, mach das mal bitte. Und ich glaube, es hängt ganz viel damit zusammen, dass es ein total widersprüchlicher Film ist, der in sich diese Widersprüche trägt. Und zwar ist er voll schmuddelig und wirklich Bad Taste, wie du sagst, und gibt sich gleichzeitig so hypermoralisch. Mhm. Also es gibt ganz viele Momente, wo er so supermoralisch ist. Und dann hast du permanent das Gefühl, es ist wie so ein kleiner Troll. Will er dich verarschen damit mit dieser Moral? Du weißt es nicht. Du bist dir unsicher, weil er so ernst rüberkommt. Mhm. Genau. Er zeigt ein total hedonistisches, promiskuitives Milieu, aber immer wenn es das Drama benötigt, kommt er mit so ultra-heteronormativen Monogamie-Geschichten, um irgendwie diesen Soap-Aspekt weiter voranzutragen. Er hat einen sehr diversen Cast, was ich wirklich interessant finde. Das stimmt, ja. Allerdings teilen alle Schauspielerinnen eine gewisse Eigenschaft. Also die Diversität hört bei der Oberweite auf. Ja. Mit Ausnahme von Seaman. Ja, stimmt. Wo ich auch so irritiert war. Okay, jetzt, Russ, das ist dein Moment. Ja. Wo sie rausspringen müssen. Und dann ist er einerseits, es gibt Momente, wo er was unfassbar, fast schon niedlich, unschuldig, naives hat. Wie so ein kleines Kind sich, weißt du, sagen wir nicht kleines Kind, so ein mittelaltes Kind, sich irgendwie so eine Sex- und Gewaltwelt vorstellt. Ein mittelaltes Kind, meinst du so 10 bis 12? Ja, so kurz vor der Pubertät, in die Pubertät reinkommt, so kichernd und guck mal, da sind noch mal Brüste und es hat wirklich was Niedliches. Und dann gibt's aber plötzlich diese krass unangenehmen Sexploitation-Momente. Also es fängt an mit wirklich einer oralen Vergewaltigung mit einer Pistole. Haben wir in den ersten Sekunden. Und das ist nicht das Einzige. Wir haben einige von diesen wirklich unangenehmen Exploitation-Momenten, die ich glaube, du nicht nur als ZuschauerInnen aus dem Jahre 2023 schwierig findest, sondern die auch damals schon schwierig waren. Ja. Und das sind so viele Sachen, die nicht so zusammengehen. Und dann ist er teilweise technisch wirklich extrem gut gemacht, finde ich. Es gibt hinter diesem Film eine Technik, die eigentlich viel zu gut ist für diesen Film. Sowohl was Schnitt betrifft, als auch was Musik betrifft. Der hat einen guten Kameramann gehabt an sich. Gute Kamera, aber auch die Montage. Nein, und auch die experimentellen Ideen. Du hast gelacht mit dem Citizen Kane-Vergleich. Aber Russ Russ Meyer hat dazwischen immer wieder Bildideen, die deutlich über alles hinausgehen, was du im Exploitation kennst. Das ist der Kameramann. Nein, das ist nicht nur der Kameramann. Das sind nämlich Sachen, die auch einen narrativen Sinn verfolgen. Der trifft nicht immer, aber du merkst, da will jemand experimentieren, da will jemand irgendwie, ich glaube, das ist ganz viel Roger Ebert, weil Roger Ebert war ein 27-jähriger Filmwissenschaftler, Filmkritiker. Und was ein 27-jähriger Filmkritiker macht, wenn er einen Film drehen will, ist zu sagen, ich habe hier meine Liste von 30 Filmen, die alle interessante Sachen gemacht haben, lass uns 100 interessante Sachen machen. Und lass uns 30 davon aus diesem Film nehmen, aber lass uns auch ein paar nehmen, die nicht in diesem Film sind, damit wir auch was Neues gemacht haben. Es ist natürlich ein totaler Overkill an Ideen, aber die Ideen sind da. Weißt du, du hast die ganze Zeit das Gefühl, da ist so ein Backbone von einem wirklich guten experimentellen Film drin. Ja, mich stört vor allem der Schnitt, muss ich sagen. Ich finde, über die Musik müssen wir noch reden, die finde ich nämlich richtig gut. Ja. Die finde ich tatsächlich richtig gut. Rettet leider den Film nicht. Obwohl, manchmal schon. Und der Schnitt ist das, was mich so oft raushaut. Da hat jemand gerade das letzte Wort angefangen von seinem Satz und ich spüre schon, dass der Finger juckt von demjenigen, der das schneiden will und sofort rausschneidet, sobald die letzte Silbe auch nur halb ausgesprochen ist. Geht's in die nächste Szene rein und ich erschrecke jedes Mal zu Tode, weil irgendwas völlig anderes passiert und ich denke, gib mir wenigstens einen kurzen Moment. Aber da kaufe ich ihn voll ab, dass es Absicht ist. Das ist ja, das natürlich ist es Absicht. Das ist nicht mangel an Handwerk, sondern das finde ich finde es tatsächlich, und das ist auch so ein Widerspruch, zu dem ich gleich komme, das gibt dem Film teilweise eine krasse Dynamik. Und ich mag diese Dynamik. Du hast manchmal das Gefühl, es macht so bäb, bäb, bäb, bäb, bäb, von Szene zu Szene, von Geschichte zu Geschichte und auch von Stimmung zu Stimmung. Ja. Du bist so total aufgedreht und aufgekratzt, weil da einfach so viel gleichzeitig passiert. Aber das ist das kleine Kind in ihm. Er will einfach weiter, weiter, weiter und das nächste und das nächste. Ihm wird schnell langweilig anscheinend. Und dann gibt es aber die Momente, die voll langweilig sind, ne? Der Film geht fast 2 Stunden und dem hätte es echt gut getan, gekürzt zu werden. Aber das sind immer diese Stellen, die so ein bisschen diesen moralischen haben, oder? Ja, viel, aber auch so, ja, die sind dann vom Pacing, sind die eigentlich auch okay, aber es ist dann so merkwürdig abgebremst und dann passiert auch wirklich gar nichts und du denkst so, oh, komm zur Sache, vielleicht gerade, weil du so gehypt bist von dem, was vorher passiert ist, aber ich finde den Schnitt zum Beispiel bei diesen Partys, natürlich, das hat alles sowas von so einem schlechten Drogentrip, ne? Du wirst zwischen den Personen hin und her geworfen, dann ist es noch unfassbar bunt. Die Farben sind großartig. Der Film hat echt eine starke Farbbildsprache. Es geht gar nicht so sehr, nicht mal aus inhaltlicher Sicht, sieht einfach gut aus. Es ist bunt. Ja, es ist bunt. Und du wirst so hin und her geschleudert zwischen den Leuten und es hat ganz oft was von einem, ja, von so einem Drogentrip. Mal so ein schönerer Drogentrip, mal ein schlechterer Drogentrip, mal wirklich so ein Bad Trip. Ja. Aber das hat eine, na, das erzeugt schon so eine Atmosphäre, die was hat. Und wie gesagt, ich beurteile es erstmal nur aus dem technischen Standpunkt, aber ich würde sagen, dieser Film ist technisch high notch. Der ist besser als vieles, was wir auch, nicht nur aus dem Exploitation, vieles, was wir im New Hollywood sehen, wenn wir uns die New Hollywood Low Budget oder Mid Budget Filme angucken, kommen die sehr rough rüber teilweise. Alles so ein bisschen so ungeschliffene Diamanten, weil die einfach nicht diese technische Finesse haben. Und dann haben wir hier Russ Meyer, der wirklich einen Schmuddelfilm macht, der inhaltlich bei weitem nicht mit sowas wie Taxi Driver mithalten kann. Der aber technisch auf höherem Niveau ist. Ist der Typ, also jetzt so der Kameramann und so, die ganze Crew, sind die von Fox gewesen? Ich habe darüber nichts gefunden. Jetzt habe ich aber auch nicht mich wirklich richtig schlimm reingeworfen, weil mein Hirn, wie gesagt, immer gesagt hat, tu's nicht. Tu's nicht. Also für die Kamera war Fred J. Koenkamp verantwortlich. Ja, von dem habe ich nämlich gelesen, dass er noch ganz krasse andere Sachen später gemacht hat. Der war für einen Oscar nominiert. Ja, für genau. Ja. Und der kommt, glaube ich, eher so aus dem Studiosystem. Also der hat für RKO Pictures gearbeitet. Und hat an verschiedenen 3D-Filmen gearbeitet. Also er hat technisch da auf jeden Fall einiges gemacht. Aber er scheint mir wirklich ganz gut zu sein. Und nur weil ein Bild eine Narrative unterstützt, heißt das nicht, dass die Idee nicht vom Kameramann kommen kann. Ich kenne nun wirklich die anderen Filme nicht von Russ Meyer, aber hier erscheint mir das wirklich sehr auf diesem Kameramann, die Last, das Ganze irgendwie gut wirken zu lassen, liegt auf den Schultern des Kameramanns. Hab ich so den Eindruck, aber ich könnte natürlich falsch liegen. Also wenn es bei Faster Pussycat Kill, es gibt tatsächlich ein zweites Kill in diesem Titel. Der Titel ist so geil. Russ Meyer Filmtitel sind sowieso immer besonders. Wenn es da drin etwas gab, was gut war, dann war es auch die Kamera. Okay. Ich glaube, es ist mehr Russ Meyer. Und ich glaube, in dem Fall ist es nicht nur mehr Russ Meyer, sondern auch Roger Ebert, was Kamera und Schnitt betrifft. Was ich auch gelesen habe, was das vielleicht unterstützen würde, was ich nicht so ernst genommen habe, aber vielleicht stimmt das tatsächlich so sehr, dass er auch ein bisschen sehr nervös war am Set, Russ Meyer, und vielleicht ein bisschen zu viel den Druck ernst genommen hat, den er vom Studio bekommen hat. Und dass er wirklich am Set sehr, sehr hart auf bestimmte Sachen Wert gelegt hat. Zum Beispiel die Hauptdarstellerin, die halt keine Erfahrung hatte, die musste viel arbeiten, um das irgendwie um seinem Anspruch zu genügen. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Anspruch das gewesen sein soll. Im fertigen Film sehe ich nicht viel davon. Aber auch der Kameramann hat das tatsächlich gesagt. Der Kameramann meinte auch, er musste viel arbeiten, um das wirklich so exakt hinzukriegen, wie er das gerne wollte. Vielleicht kommt das wirklich mehr von Meyer. Wenn ich 10 von anderen Russ Meyer Filmen sehe, dann sehe ich das eher nicht. Dann sehe ich da auf jeden Fall ein Talent. Ja. Aber so es schwingen immer so Vibes mit, da will jemand schnell seinen Film fertig kriegen. Naja. Wie es halt ist im Low-Budget-Bereich. Ja, genau. Du hast keine Zeit und kein Geld. Also und das habe ich in diesem Film nicht. Und das ist so merkwürdig, wenn man sich auch die Produktionsgeschichte vorliest. Der hatte ja wirklich Druck auch dahinter, weil Grace Kelly, die zum Board of Directors bei Fox gehört hat, die war so wütend, dass Russ Meyer diesen Zuschlag gekriegt hat. Ich bin voll bei ihr. Und die hat gesagt, schmeiß diesen Typen raus, der hat hier nichts verloren. Ja. Nicht in meinem Fox. Und ich kann sie so gut verstehen. Und er hat ja auch, wie viel hat er gehabt? 900.000, effektiv 700.000, weil Geld für die Rechte rausgegangen ist. Und dann ist. Manche sagen aber auch, also offensichtlich schwankt das, ne? Manche sagen auch so 2 Millionen hat es gekostet insgesamt dann am Schluss. Keiner weiß, wie viel das Ding gekostet hat. Also die Schätzung, die ich jetzt sozusagen so ein bisschen, der ich ein bisschen vertraue, lag bei 1.300.000 und effektiv aber nur 700.000, weil der große Teil, der da zwischenliegt, eben einfach ausgegeben wurde für Rechte und für irgendwelche Leute, die noch an der Seite Geld bekommen mussten, damit das gedreht werden durfte. Das heißt, er hat mit 700.000 ungefähr, sagen wir, gearbeitet. Ich finde, mit 700.000 in schon existierenden Sets, weiß ich nicht, vielleicht hätte man noch mehr machen können. Also ich finde, alles Technische schreit so High Value an diesem Film. Das verstört mich total. Weil natürlich die Schauspielregie ist teilweise, ist nicht besonders gut, was aber auch daran liegt, dass es so teilweise Amateurschauspieler sind. Die Schauspielqualität schwankt sehr in diesem Film. Es gibt welche, die machen das wirklich gut, es gibt welche, die sind Nenn mir Leute, die es wirklich gut machen. Petronella. Die Darstellerin von Petronella, die tatsächlich nur ein Fotomodel ist. Ich finde die wirklich überzeugend. Ich fand, Moment, lass mich wenigstens die Namen sagen. Okay. Marcia McBroom, die wenigste Schauspielerfahrung hat wahrscheinlich von allem, als Petronella macht es total gut. Die hat Energie und die wirkt glaubwürdig. Was wirklich schwierig ist bei diesen ganzen Soap-Geschichten, die da rumlaufen. Ich fand Michael Blodgett, den Darsteller von Lance Rocks, fand ich auch überzeugend. Er hat halt nicht viel gemacht, außer wirklich schmierig und irgendwie suspekt und gleichzeitig so ein bisschen sexy zu wirken. Lance Rocks ist der Kelly verführt und ihr sagt, ey, du musst das ganze Geld von deiner Tante holen. Und der am Schluss von Seaman gefesselt und erschossen wird. Ja, das alles passiert in diesem Film. Hat er nicht auch noch irgendwie viele andere Sachen später gemacht? Das war doch auch so, dass der ein bisschen mehr dann Filmkarriere hatte danach. Hatten ja nicht so viel Karriere danach, muss man sagen. Und lass mich nichts Falsches sagen. Ich fand diesen ganzen Plot, in diesem ganzen Plot um Petronella, Emerson und Randy, fand ich die Schauspieler, also Randy jetzt nicht, aber Harrison Page, Emerson, fand ich auch überzeugend, fand ich okay. Also war kein großartiges Spiel, aber war so solide, hat das gespielt, was er spielen sollte. Okay. Jetzt habe ich schon 3 genannt, reicht dir das? Ja. Also mir reicht sowieso für schon seit einer halben Stunde. Aber ich fand am interessantesten, nicht am besten, aber am interessantesten ja nun tatsächlich Seaman. Auf jeden Fall. Der irgendwie so quasi Tim Curry vorweggenommen hat. Ja. So ein bisschen. Was Ronnie Seaman Bassel. Aber Party nur, weil der eine interessante Entscheidung getroffen hat, die Figur zu spielen. Vielleicht war es gar keine Entscheidung, sondern einfach Intuition. Aber er hat eine bestimmte Entscheidung getroffen, diese Figur zu spielen. Und ich schaue ihr, Kelly, schaue ich gerne zu. Ja, aus obvious reasons. Ja, du meinst die beiden. Also Kelly und unsere Bandleader und auch tatsächlich Protagonistin der Geschichte am ehesten. Nee, stimmt eigentlich auch nicht. Diese Geschichte hat keine wirklichen Protagonisten. Dolly Reed. Aber schon sie ist diejenige, der ich am meisten folgen will. Sie sieht halt gut aus, aber ihr Verhalten macht ja überhaupt keinen Sinn. Nein, es macht überhaupt keinen Sinn, gar nicht. Aber ich sehe ihr als Schauspielerin einfach gerne oder als Model einfach sehr gerne zu. Nee, sie sieht einfach, also grundsätzlich haben wir in diesem Film, und das betrifft betrifft sowohl Männer als auch Frauen, haben wir sehr viel gut aussehende Menschen. Ja. Und was auch ist, was ich erstmal zu Russ Meyer auf der Habenseite verorten würde, Russ Meyer ergötzt sich nicht nur an den Frauenkörpern, sondern auch sehr viel an den Männerkörpern, ne? Es ist, ich finde, er macht da keinen großen Unterschied. Wie viel, also wenn wir jetzt mal Full Frontal gegen Full Frontal. Es gibt keine Penisse. Aber ja. Ein Penis ist auch nicht schön. Ja. Aber, ja gut, das ist jetzt persönlicher Geschmack. Nein, aber wir sehen nackte Oberkörper von Männern. Und ja. Wir sehen sexy Männer, die schick angezogen sind. Und wir sehen Männer, die, naja gut, sich an Männer ranschmeißen, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Ja, doch, ja, sehen wir auch. Wir haben auf jeden Fall diese, in diesen Orgienbildern vor allem, haben wir auch einen Blick auf den männlichen Körper. Ich relativiere das nochmal ein bisschen. Nicht so viel wie auf den weiblichen. Russ Meyer hat einen ganz eindeutigen Brustfetisch. Das kann man nicht anders sagen. Russ Meyer steht auf dicke Titten. So, um es einmal gesagt zu haben. Oh Gott. Und die sieht man sehr viel in diesem Film. Und die sieht man auch sehr überflüssig in diesem Film. Sehr, sehr überflüssig. Und das finde ich so krass. Und was mir einfach so viel, mein Hirn sagt dann immer la, la, la, la, ich will gar nicht erst wissen, was er zu sagen hat, weil er scheint ja echt nur Titten im Kopf zu haben. Also warum sollte ich ihm zuhören? Ja, was auch total nachvollziehbar ist. Es ist auch ablenkend, ne? Ja. So, oh, schon wieder eine oben ohne Zähne. Ja, also ich meine, wenn ich das sehen will, gucke ich mir andere Filme an. Weißt du, was ich meine? Es gibt doch Filme für bestimmte Situationen. Das ist ein Film für eine bestimmte Situation. Nein, es ist nicht. Es ist ein Film aus dem Jahr 1969. Die Leute hatten damals nicht viel. Also ich meine, ja, dann kam Blue Movie, über den wir auch geredet haben, von Andy Warhol. Und dann kam plötzlich so das Golden Age of Porn. Aber der Film schreit noch so ein bisschen nach dieser Zeit, in der das Ding war, um Brüste zu sehen, um Nacktheit zu sehen. Wenn das ein Film für solche Situationen wäre, dann würde er am Ende nicht mit einem dreifachen Mord enden und mit einer dreifachen Hochzeit oder die Hochzeit, ja okay, geschenkt. Das ist, weil Russ Meyer ein verdeckter Spießer ist. Ja, so verdeckt ja auch nicht. Nee, so verdeckt auch nicht. Okay, wir müssen das irgendwie sortieren. Das Problem ist wirklich, dieser Film hat so mehrere Geschichten, die erzählt werden und die auch so durcheinander erzählt werden und die sich alle sehr um Soap-Themen drehen. Und das fand ich tatsächlich schockierend, dass wir irgendwie so diese Verheißung haben des wilden Hollywoods, dieses dekadenten Sumpfes. Und dann kommen wir da rein und dann haben wir eigentlich nur Geschichten, wo Frauen Sex mit Männern haben und ihre Freunde deswegen eifersüchtig sind und die Frauen dann ein schlechtes Gewissen haben und die Freunde zu den Frauen zurückkehren. Und die Lesben werden getötet am Ende. Ja. Und da haben wir natürlich drei. Wir haben unsere Band Kelly Affair. Wir haben Kelly, Casey und Petronella. Kelly, die mit Harris zusammen ist? Ja, oder auch nicht. Also keine ist ein bisschen Ahnung? Schwer. Es wird ja am Anfang nicht gesagt, aber dann wird es irgendwie suggestiv untergebracht. Ja, aber sie scheint ja so voll auf diesem Casual-Sex-Trip zu sein. Also einfach so, hey, wir sind in Hollywood und da hat einfach mal jeder mit jedem Sex, womit sie auch irgendwie recht hat. Ja. Fandst du Harris auch nervig? Alter, ich wollte allein wegen ihm den Film ausschalten. Harris ist so nervig. Oh, Alter, der hat nur ein Gesicht drauf und das ist der leidende Junge von nebenan, den man einfach, den man schütteln will und sagen will, jetzt, wenn du Problem hast, dann kümmere dich drum. Er ist von Anfang an gegen Hollywood, was wir in einer, ich wette mit dir, dass du sie scheiße findest, was wir in einer wilden Montage, in einer Diskussion zwischen ihm und Kelly sehen, die sich fast wie so ein Gedicht oder ein Battle-Rap vorträgt, wenn sie sagen, hey, lass uns nach Hollywood gehen. Oh ja, oh nein, die dreckige Stadt, aber die Partys, aber das. Und dann haben wir so eine Karte und sie fahren mit dem Auto und sie diskutieren darüber, was an Hollywood gut ist und was an Hollywood schlecht ist. Sie sagt die guten Sachen, er sagt die schlechten Sachen und so im Staccato aufeinander folgen. Ich find's toll. Ich find's auch gar nicht so schlecht. Aber vor allem, glaube ich, weil das direkt auf das folgt, glaube ich, wo sie ganz viel Stock im Zeug irgendwie, ich weiß nicht genau. Nee, genau, das kommt gleichzeitig. Das kommt gleichzeitig. Stockbilder, ne? Von Hollywood. Ja, die Stockbilder-Sequenz finde ich furchtbar. Aber dann, was im Auto später dann kommt, wo wir dann da drin sind, sollen die ganze Zeit in dem Auto sein und darüber die Stockbilder drüber montiert sein? Ja. Weil das man funktioniert für mich ganz auch oft nicht, weil ich nicht Film? Weiß, wo ich bin in dem Moment. Man fragt sich in diesem Film ganz oft, Alter, wie viele Blenden kann man in einer Szene übereinander legen? Genau. Es gibt diese krassen Montagen, wo gezeigt wird, wie die 70er. Wo die Kelly Affair Erfolg hat. Ja, aber er hat dann die Band, auf dieser Band jeweils Blende eingeblendet, weißt du, so halb transparent, mhm. die Sängerin, mhm. groß, dann ein Schallplattenspieler, der sich dreht, dann Charts, die ablaufen. Wir haben 10 Blenden auf einem Bild. Das ist das, wie Pink Floyd Musik gemacht haben. So, ja. Hey, wir legen mal 10 Spuren übereinander, es wird schon geil klingen. Und du guckst da drauf und du siehst einfach nur so Datenmüll. Aber ist geil, ich muss gerade daran denken, wie wir unseren ersten Film zusammen gemacht haben. Oh. Und ich hatte meinen ersten Schnitt fertig und du hast danach ein bisschen gedruckst und gesagt, es muss vielleicht nicht jedes Mal eine Blende sein. Ja. Vielleicht wär's mit einem harten Schnitt einfach nur. Ich bin ja nicht generell gegen Blenden, aber Blenden haben oft was Kitschiges und Blenden wirken oft so, als ob die Person, die im Schnitt säße, sich nicht traut, die Zähne zu wechseln. Ja, genau. Oh nein. Und dann macht dieser Film aber auf der anderen Seite harte Cuts aus einem nicht mal ausgesprochenen Wort heraus in die nächste Szene, die völlig anders und woanders und völlig anderes Thema und Stimmung und alles. Also Kelly und Harris, genau, streiten sich, wollen nicht nach L.A. und es ist klar, warum, weil Harris hat Angst, Kelly zu verlieren, weil in L.A. wartet er Erfolg auf sie, dann ist er nicht mehr notwendig, weil er ist offensichtlich Manager, auch wenn er nichts managt. Er managt schon nichts, außer seine Feelings und die ist schlecht. Ja, definitiv. Und er hat ja auch vollkommen recht, ich meine, sie kommen nach L.A., sie trifft ihre Tante Susan und die sagt gleich, hey, ich habe hier Geld geerbt, du kriegst die Hälfte. So, what the fuck? Was ist das für ein Eingang für einen Film? Und Susan ist großartig allein deswegen. Yeah. Die ist nämlich die netteste Person überhaupt und der Film fragt am Schluss, vielleicht ist das gar nicht so gut, dass sie so nett ist in der Moralpredigt, aber sie ist einfach cool die ganze Zeit. Ja. Sie ist so, hey, ich kenne dich nicht und ich hatte Streit mit deiner Mutter, aber ich habe hier gerade 1 Million geerbt und du solltest auch 300.000 haben. Welcher Mensch macht das? Nicht mal fucking Gandhi macht das. Ja, deswegen ist die Figur vielleicht ein kleines bisschen aus der Luft gegriffen und sinnlos. Für Konfliktpotenzial ist ja genau deswegen, weil sie eben zu nett ist. Weil sie allen glaubt. Vor allem ihrem Anwalt, dem Porter, der also das ist so ein Moment, wo du das Gefühl hast, ja, der Film nimmt sich nicht ernst. Der spielt nämlich wunderbar diesen schmierigen Typen, der auch, was ich großartig finde, wie so ganz viele andere Figuren, gar keinen Hehl daraus macht, was er vorhat. Ja, ja, klar. Der redet mit Kelly und sagt, ey, und übrigens, die Schlampe will ich loswerden. Du hast hier nichts verloren. Ja. Und so einfach so. So straightforward ist ganz gut. Ich finde es ganz gut als Entscheidung für eine Figur, klar. Es ist halt komisch, wenn man jemanden als Intriganten inszeniert. Ja, ja. Und er dann sagt, übrigens, ich bin ein Intrigant und ich werde dich fertig machen. Ja, ich weiß nicht, ob Intriganten so arbeiten. Aber der Ihren Namen, Faden verloren. Ich wollte Porter? Ich wollte woanders hin. Kelly? Susan? Casey? Petronella? Ashley? Harris? Emerson? Randy? Lance? Fuck, hat dieser Film viele Personen. Kelly? Ich lese da den Namen Kelly und frage mich kurz, wer ist nochmal Kelly? Ah ja, stimmt. Ja, du hast vorhin auch schon ein paar Namen genannt, wo ich darauf elegant darauf verzichtet habe zu sagen, wer war das noch? Ich habe einmal deinen leeren Gesichtsausdruck gesehen und dachte so, okay, ich mache jetzt nicht weiter. Oh fuck. Okay, ich weiß nicht, welche Story dieser Film tatsächlich folgen will. Also es gibt ja so ein paar Ansätze dann im Film und ich weiß aber nicht, wo er eigentlich mit mir hin will. Insofern bin ich ein kleines bisschen darauf angewiesen, einfach da zu sitzen und zu warten und zu hoffen, dass irgendwas stattfindet, wo ich mich festhalten kann. Ja. Leider sind es nicht die Dialoge, weil man muss auch sagen, dass die Abmischung zwischen Musik, Hintergrundgeräuschen und Dialog einfach sehr schlecht ist. Ich habe viele Dialogfetzen einfach nicht verstanden, akustisch nicht. Ich fand es bei den Partys geil, weil es da irgendwie zur Atmosphäre gepasst hat. Also wir haben am Anfang, dreht sich dieser Film nur um die Partys. Wir haben 3 große Partys und die sind immer irgendwie relativ lange und da passieren eigentlich alle Sachen. Und bei den Partys haben wir gerade am Anfang, das sind immer die Partys, die dieser Seaman schmeißt, der große Plattenproduzent, auf den sie treffen. Und dann haben wir immer so Schnitte zu einzelnen Leuten, die auch meistens gar nicht groß eine Rolle spielen in dem Film, die sich einfach unterhalten und die sich gegenseitig so Dialogfetzen an den Kopf werfen, wo es meistens um Drogen und um Alkohol geht. Oder um Lästereien über andere Leute. Und es ist total schwer am Anfang auszumachen, welche von diesen Figuren ist gerade wichtig für die Handlung des Films und welche wird einfach nur in so einem Panorama kurz gezeigt, damit wir einen Eindruck für dieses Partyleben haben. Ja. Man muss dazu sagen, dass Meyer irgendwann mal sagte, dass das größte Pfund, was Roger Ebert mit reingebracht hat, war, dass der den Slang der Zeit drauf hatte, was sich eben gerade in den Partyszenen bemerkbar macht. Womit ich natürlich als Zuschauer 2023 nicht viel anfangen kann. Vor allem als jemand, der auch noch Englisch als Fremdsprache und dann irgendwie nicht weiß, was ist jetzt ein ernstzunehmender Satz oder was ist einfach nur dahingeschmissen und ich verstehe es nicht, weil es irgendwie einen Slang hat. Ja, ich fand es teilweise auch schwer. Ich habe dann auch nochmal im Skript nachgelesen, was sagen sie gerade, und dann war es meistens, was Triviales. Mm. Roger Ebert hat gesagt, der Film sollte eigentlich allen gefallen, die unter 30 sind. Das heißt, coole das war das Sprüche, Ziel, ja, genau. Das war, heißt viel Sex, das heißt irgendwie so Teenager und Jugendliche abholen. Es sollte ja eigentlich, sie haben ja, deswegen hat Russ Meyer die Nacktheit so ein bisschen zurückgedreht, sie wollten ja eigentlich ein bisschen besseres Rating haben, als sie später gekriegt haben. Ja, und dann wollte Meyer es gleich wieder an den Schnitttisch und alles wieder reinschneiden, was er extra rausgeschnitten hatte, damit er dieses Rating bekommt. All die ganzen Nacktheit, all die ganzen komischen Jokes noch. Aber ja, wir haben viele triviale Dialoge dann auf diesen Partys, und die Geschichte von Kelly ist dann halt so zum einen, dass sie mit Seaman Erfolg hat, mit ihrer Band, und der sie einfach mal umbenennt. Ihr seid jetzt nicht mehr die Kelly Affair, ihr seid jetzt die Carry Nation. Okay. Aber du hast gesagt, die Musik ist geil. Ja, ich fand tatsächlich die Musik ganz gut. Und das ist so voll Tarantino, oder? Das stimmt. Jedes Mal, wenn man eine Band sieht von Tarantino, muss man, also ich werde jetzt jedes Mal an diesen Film denken müssen. Ja. Weil so wie er das inszeniert, wie sie da auf der Bühne stehen und singen. Mhm. Sie singen natürlich nicht, die Schauspielerinnen, sondern das wurde mal... Ja, das hört man auch stark. Das sieht man. Weil Kelly hat total eine piepsige Stimme als Schauspielerin und dann so eine... Eine bassige Soul. Eine geile Stimme. Ja, ne? Eine wirklich geile Stimme. So ein bisschen, soulig. Welche Namen wollte ich jetzt sagen? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Janis Joplin. Sie klingt sehr nach Janis Joplin. Ja, das stimmt. Ja. Also daran musste ich auf jeden Fall denken und ich dachte so, wow, das ist echt gut. Das ist guter, so fast schon so Proto-Punk-Rock, was die da spielen. Also wirklich Energie. Total gut. Und man sieht direkt, dass sie das nicht sind. Also Petronella finde ich noch an den Drums irgendwie ganz okay. Das stimmt. So. Also das wirkt irgendwie echt. Keine Ahnung, ob die Drums spielen kann. Ja, ich hatte gehofft, dass sie wenigstens noch irgendwie eine Karriere danach hatte, aber da habe ich jetzt nicht viel gefunden. Sie war eigentlich nur Fotomodel. Ich glaube, sie wurde auch vor allem wegen ihrem Aussehen gewählt, weil sie auch tatsächlich einfach... Also sie sieht auch echt verdammt gut aus. Sie ist eigentlich die bestaussehendste von den drei. Also es ist halt eine Geschmackssache, aber fand ich jetzt... Ja, genau. Also die Musik ist echt geil und man kann, also das ist zumindest glaubwürdig, dass sie mit dem, was sie da machen an Musik, dass sie damit dann Erfolg haben. Ja. Und Harris kommt darauf gar nicht klar, auch weil Kelly dann eben mit diesem Lance Rock zusammenkommt, der übrigens auch genauso wie Porter von Anfang an sagt, was er macht, ne? Der ist so bei Kelly und sagt so, ey, übrigens, mein Job ist es, Frauen auszunehmen, die viel Geld haben. Und du solltest übrigens deine Tante ausnehmen, damit ich danach dich aussehen kann. Ja. Das ist so diese Ehrlichkeit. Er sagt so von Anfang an, ey, ich bin hinter deinem Geld her übrigens. Das ist so eine und besorg aber jetzt erstmal Geld. Das stimmt, ich weiß. Was stimmt nicht mit den Leuten? Aber es ist auch erfrischend, muss man sagen. Auf jeden Fall. Eine erfrischende Ehrlichkeit. Und das Schöne ist, dass ihr dann irgendwann sagt, warum mache ich eigentlich immer alles, was du sagst? Ohne eine vernünftige Antwort dann zu finden, sondern irgendwie einfach sagt, ja, irgendwas hast du also an dir. Es ist, what the fuck, der Film stellt genau die Frage, also er scheint irgendwie reflektiert zu sein damit, aber irgendwie auch nicht. Und sie hat nicht nur mit ihm Sex, sondern sie verführt dann auch Porter, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Warum? Er ist ihr Feind, sie will ihn irgendwie dazu bringen, dass er irgendwas genau, nicht genau, sie macht. Hält ihn ja auf. Ja, aber Sex dauert jetzt nicht so lange. Ich fand auch, also irgendwie, der Film setzt viel an und löst halt nicht ein dann, ne? Das ist halt das Ding. Und Harris, rasend vor Eifersucht, hat zuerst Sex mit Ashley, einer Pornodarstellerin, die, also sie macht sich zuerst mal an ihn ran und man fragt sich ab so einem gewissen Punkt, ey, wie schwer ist es, ein Nein zu verstehen? Jetzt, also wirklich, es geht ja fast in Richtung sexuelle Nötigung, muss man mal sagen. Es ist schon sehr hart. Da kommt so ein bisschen ein Gefühl für Meyer durch. Irgendwas hat er sexuell mit Frauen, die einen mehr oder weniger dazu nötigen, bestimmte Dinge zu tun. Ja, auf jeden Fall. Er mag definitiv diese dominanten Frauen. Ja. Und das sind, in diesem Film haben wir eigentlich so zwei, die Ashley und die Roxanne, die Casey verführt später. Hm. Die hat auch sowas so sehr Starkes und sehr Dominantes. Ja. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes, Ja. Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus hier. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Harris hat Sex mit Ashley. Ashley macht sich über ihn lustig, weil er da nicht kann am Strand. Harris ist total fertig mit den Nerven und hat da nochmal Sex mit Casey. Harris vergewaltigt Casey, oder? Was passiert da? Also, es ist die einzige Sexszene, die nicht gezeigt wird in diesem Film, aber sie sagt am nächsten Morgen, was hast du getan? Und es klingt so ein bisschen wie, als ob sie unter Drogen wäre und eingeschlafen ist und er hat sich an ihr vergangen. Also ich habe eigentlich während dieser Szene, während sie sagt, was hast du getan, gedacht, dass er jeden Moment sagt, ich habe überhaupt nichts getan, wir sind einfach nebeneinander eingeschlafen und gut ist. Nein. Aber das ist offensichtlich nicht passiert, weil sie irgendwann später schwanger ist. Ja. Und ich dachte dann retrospektiv, what the fuck, was war das für eine Szene? Ich habe gedacht, da ist eigentlich nichts passiert, das ist nur ein Missverständnis, aber nein. Weil ich habe ihm das auch nicht zugetraut, ich habe Harris nicht zugetraut, dass er irgendwas in der Richtung startet. Es passt halt so schön zu dem Harris-Berg, du baust so langsam so ein Bild von Harris auf und es kommt immer mehr Scheiße drauf und dann irgendwann denkst du, oh Mann, yes, spring! Entschuldigung. Harris ist dann wirklich total fertig mit den Nerven und dann beschließt er sich umzubringen bei einem Live-Auftritt der Band im Studio. Du fragst dich auch, wie kommt er da eigentlich hin? Keine Ahnung, ne? Ja. Und woher weiß er überhaupt, wo die genau sind? Weil er ist ja nicht mehr der Manager der Band. Er hat eigentlich auch, die haben schon auch eine ganze Weile nicht gesehen. Und dann beschließen sie auch noch ein Tribute zu ihm irgendwie zu machen, indem sie einen Song spielen. Petronella sagt, hey, wir sollten das Lied von ihm spielen, was voll niedlich was ist. Was total schön ist. Und dann bringt er sich da vor deren Augen um. Was, what the fuck? Aber ein Selbstmord, der schief läuft, wie vieles in Harris Leben. Ja, wie vieles in diesem Film. Und er sitzt dann im Rollstuhl. Und hat später eine sehr wunderhafte Heilung. Und darf Kelly am Ende heiraten. Und man sitzt da so ein bisschen fassungslos davor. Warum? Das ist der letzte Typ, dem ich ein Happy End gegeben hätte. Wem hättest du ein Happy End gegeben? Und wer Susan. Hätte, Susan, ja, okay, Susan hätte ein Happy Casey. End. Aber Casey wird umgebracht, weil sie eine Lesbe ist. Ja, das stimmt. Oh. Und Petronella habe ich das Happy End auch gegönnt. Ich habe niemandem ein schlechtes Ende gegönnt, aber auch nur, Harris. Weil ich einfach kein schlechter Mensch bin, das war's. Ja, ich bin auch kein schlechter Mensch, aber Harris hat ein schlechtes Ende verdient. Du bist ein schlechter Mensch. Das ist die Geschichte von Kelly und Harris in a nutshell. Wir haben sehr viel Sex, wir haben sehr viel Eifersucht, wir haben sehr viel Drama. Und um das vielleicht so abzukürzen, das ist die Geschichte von Petronella. Wir haben sehr viel Sex, wir haben sehr viel Eifersucht, wir haben sehr viel Drama. Petronella lernt diesen Studenten Emerson kennen und es gibt wirklich eine wunderschöne, unschuldige Romanze zwischen den beiden, inklusive Sex auf dem Heuboden im Weichzeichner-Look und wir denken so, ey, hier wird gerade eine richtige Liebesgeschichte erzählt. Nein. Und dann hat Petronella die auch irgendwie die ganze Zeit kiffen will. Also Petronellas Dialoge sind zu 80%. Oh, krass, ja, kann ich haben. Wer hat krass gesagt? Ist wirklich, es gibt mehrmals in diesem Film so Dialoge, wo irgendwo in der Ecke Weed gesagt wird. Und dann steht Petronella auf und sagt, oh ja, Weed. Let's go. Petronella schmeißt sich dann an den Boxer ran, Muhammad Ali, Entschuldigung, wie heißt der? Aber Randy. Man weiß sofort, dass er Muhammad Ali sein wird. Das ist so offensichtlich. Sofort, in der ersten Sekunde, die er da ist, denkt man, oh, okay, na hallo. Und dann hat sie auch, also er redet ein bisschen mit ihr und sagt so, hey Baby, jetzt ist der Moment, um Spaß zu haben. Du solltest dein Leben genießen. Und dann sagt er, okay, lass uns Sex haben. Ja, und du denkst dir, what the fuck is going on? Was soll das denn jetzt? Also vor allem, weil das so out of character ist. Ich habe sie nicht so wahrgenommen als so eine. Die haben eine richtig schöne Romanze gekriegt. Ja. Das war eigentlich so, man hatte so das Gefühl, hier soll im Film der Gegenentwurf gezeichnet werden zu diesen dekadenten, promiskuitiven Hollywood-Leuten. Ja. Hier haben wir eine echte Romanze, einen Student und eine Sängerin, Trummerin, die einfach nur sich ineinander verlieben. Naja, sie hat dann Sex mit Randy, natürlich erwischt sie Emerson, es gibt einen großen Streit, große Action-Szene, wie Emerson sich auf das Auto von Randy wirft und dann verprügelt wird. Oh, und Gott. aber am Schluss versöhnen sie sich wieder. Ich weiß gar nicht mehr. Aber es gibt keine Versöhnungsszene. Nee, aber sie versöhnen sich wieder. Sie sind dann halt irgendwann wieder ja. zufrieden miteinander. Und dann die dritte im Bunde, Casey, die irgendwie eine merkwürdige Geschichte noch kriegt, ne? Ja, oh Gott, was war das noch? Das weiß ich auch schon nicht mehr. Na, Casey kommt in Hollywood offensichtlich überhaupt nicht klar. Die wird von Porter angemacht, findet das total widerlich. Sie rennt eigentlich die ganze Zeit von Männern weg, von denen sie angemacht wird. Mhm. Und dann landet sie zum einen nicht nur von Männern, sondern auch, sie rennt auch vor Roxanne weg, die Interesse an ihr hat. Dann wird sie von Harris vergewaltigt und ist schwanger. Ja. Und geht zu Roxanne und Roxanne sagt, hey Baby, lass uns abtreiben. Mhm. Und Casey sagt, ach nee, vielleicht wird's ja doch irgendwie was mit Harris, so. Ja, und. Wait, what? Ja, genau, wait, what? Was hat sie da gerade gesagt? Und ich find's natürlich gut, dass sie den Gegenwind bekommt, aber auf die Art und Weise, wie sie Gegenwind bekommt, ist auch ein bisschen seltsam. Vor allem, weil sie ja schon Gegenwind bekommt, bevor sie sagt, ich will das Kind behalten. Sie dann wirklich, wie heißt sie, Roxanne? Sofort sagt, du musst es sofort abtreiben. Ja. Sie will das Kind behalten, weil sie sagt, dann hat sie noch was von Harris, weil das war gerade unmittelbar, nachdem er sich runtergestürzt hat. Und Roxanne sagt, nee, Abtreibung, dann haben wir diese Horrorszene von der Abtreibung. So, so sieht eine Abtreibung aus, genau. Und die ist auch schnell vorbei und dann wird Pfannkuchen gemacht. Oh Gott. So, what? Das sind die komische Moral von diesem Typen drin, oder? Also, die lesbischen Frauen werden umgebracht. Genau. Das ist dann Roxanne und Casey fangen dann tatsächlich eine romantische Affäre an. Wir haben hier auch wieder so plötzlich so kurz den Moment, wo wir denken, hey, nach dem ganzen Zeug, den er da über Casey erzählt hat, plötzlich scheint sie so Liebe zu finden. Wirkliche Liebe. Und das ist cool. Ja, genau. Das ist wirklich, das ist neben der Szene von Petronella und Emerson die einzige Sexszene, die romantisch inszeniert ist, wo man das Gefühl hat, hier wird Liebe gezeigt. Das Problem ist halt, dass in der nächsten Szene dann der wahnsinnig gewordene Seaman mit einer Pistole zu Roxanne geht, ihr die Pistole in den Mund steckt und wir als Publikum dem genussvoll zugucken sollen, wie er mit dem Lauf der Pistole in ihrem Mund rumfummelt. Es ist so ekelhaft. Um sie dann zu erschießen und kurz darauf dann auch noch Casey mit dem Kopfschuss zu töten, inklusive Gore-Effekten. Ja. Und so. Ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, weil der Film das ja eigentlich gar nicht andeutet. Überhaupt nicht. Man wendet sich plötzlich in so einem Gore-Film wieder, wo man denkt, hä? Wann hast du dich denn umgedreht um 180 Grad? Was ist da passiert? Das ist wahrscheinlich neben den drei Frauen nicht die interessanteste, aber die einfach die Person, über die man reden muss, ist dieser Ronnie Seaman, der ja am Schluss für den Slasher-Horror-Teil verantwortlich ist des Films. Ja. Da auch wieder. Ich glaube, Roger Ebert hat sich total von den Giallo-Filmen aus Italien inspirieren lassen, weil Slasher gab es damals noch nicht. Mhm. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ist es schon so, das ist verdammt dicht dran an dem, was der Slasher-Film erst 10 Jahre später macht. Ja. Das macht der schon da. Und das ist halt vielleicht so ein bisschen Giallo, aber auch ein bisschen mehr als Giallo. Ich rede nicht über die Sinnhaftigkeit dieser Szene. Ne? Okay, gut. Aber ja, er macht am Schluss, gibt's einfach diesen 180-Grad-Turn des Films, der nochmal zum Horrorfilm wird. Und zwar, weil Seaman, der versucht, den Lance Rock, unseren Betrüger, zu verführen. Und Lance ist eher so, nee, lass mal, ich stehe jetzt nicht so auf dich. Auch relativ zivil das Ganze, ne? Ja. Also es gibt diese absolut krasse Drogenparty bei Seaman, wo wir zuerst auch so eine Montage haben, wo alle auf Drogen sind und Sex haben. Und Seaman versucht die ganze Zeit Lance zu verführen und Lance sagt so, nee, will nicht. Und dann ist Seaman offensichtlich irgendwann genervt davon, dass Lance nicht will und schlägt ihn K.O. Und wir haben Lance dann gefesselt und Seaman steht vor ihm und fuchtelt so ein bisschen mit dem Schwert rum und bedroht ihn. Und sagt dann so, ach ja, und was ich dir noch zeigen wollte, und macht sein Hemd auf und big reveal, I don't know, hat Brüste. Und Lance macht sich über ihn lustig. Ah, du warst eine Frau und eine hässliche Frau bist du. A ugly broad. Und dann rastet Seaman aus und köpft ihn. Sein Diener, der als Nazi verkleidet ist, was zur Hölle ist das? Es gibt eine Anspielung in dem Film. Er sagt irgendwann ganz am Anfang, sagt Seaman über diesen Typen, hier erinnert der dich nicht an einen Bohrmann? Und es soll, glaube ich, so eine Anspielung drauf sein, dass soll ein Nazi sein, der nach Amerika geflohen ist. Und deswegen findet Seaman das lustig, ihn bei der Party als Nazi zu verkleiden. Seaman selbst als Wonder Woman. Und dann, warte mal, die Casey als Robin und die andere Roxanne als Catwurm, und sonst ist keiner zu der Party eingeladen von unseren Protagonistinnen, was auch so merkwürdig ist. Aber die dürfen dann nachher in diesem tollen Scooby-Doo-Moment hinein zur Party. Zum Scooby-Doo-Mobil! Ja, stimmt. Auf jeden Fall ersticht er dann noch den Typen, den Nazi-Diener am Strand. und erschießt Casey und Roxanne, bevor er gestellt werden kann. Was ist los? Was ist das? Also bitte, sag du es mir. Ich hab jetzt ganz viel geredet, du musst das sagen. Was ist genau die Frage? Was erzählt uns der Film über Z-Man? Der Film erzählt uns über Z-Man eigentlich nicht viel. Er erzählt uns sehr viel darüber, wie dieser Film entstanden ist. Nämlich Stück für Stück während der Dreharbeiten. Warum zur Hölle passiert das jetzt? Es gibt keine Andeutung darauf und es gibt keine Sinnhaftigkeit dahinter. Ist Z-Man ein Transmann? Ist Z-Man intersexuell? Ist Z-Man ich glaube, die ursprüngliche Intention war, dass Z-Man einfach wirklich ganz klassisch eine Frau ist in Drag. Aber er lebt das ja. Also dann wäre es eher ein Transmann, oder? Weil es ist einfach sein Leben. Über seine Identität wird nichts gesagt. Genau, aber was denkst du? Was denke ich? Komm, jetzt einmal Kopf einschalten. Also, mein Kopf sagt, du willst keinerlei Fragen dahinter versuchen, ernsthaft zu beantworten. Hinter diesem Film steckt keine Frage, die mir irgendwie mein Leben bereichert in der Antwort. Okay. Also, wenn ich da jetzt anfange, dann wird mich mein Hirn irgendwann strafen. Und einfach sagen, okay, gut, dann gehe ich jetzt halt auf Standby. Und dann ich finde ja tatsächlich diese Abschlussszene, auch wenn sie ganz merkwürdig reingepfropft ist am Schluss, ich finde, die ist schon irgendwie ganz geil gemacht. Also alles. Und zwar nicht die Morde. Moment, was? Dieser Drogenrausch, diese Party, diese Sexparty, die wir dann haben, wo das Ganze wie so ein mittelalterliches Hexenritual inszeniert wird. Z-Man wirkt dann auch wie so ein Merlin, wie so ein Zauberer. Ja, okay. Eigenständiger Kurzfilm. Ja. Das wäre vielleicht interessant gewesen. Ja, da bin ich. Eigenständiger Kurzfilm. Und dann ist er so, und dann ist alles so drüber, ne? Dann haben wir sie da liegen und wir haben diese Montagen von ihnen, wie sie wieder so mehrere Blenden übereinander, wie sie Sex haben und Drogen nehmen. Und es wirkt aber nicht wie so ein 70er Drogenfilm, sondern eher wie so ein, ja, wie so ein mittelalterlicher, wie so ein Sword and Sorcery Film fast schon, auch weil sie so verkleidet sind. Mhm. Und dann redet auch das Setting ja so ist. Ja. Und Z-Man redet ja auch so komisch dann. Der redet ja sowieso die ganze Zeit so komisch. Mhm. Und dann. So ein bisschen Shakespearean. Total. Ja, in Reimen irgendwie, ne? Ja, und so. Also du hast immer das Gefühl, alles, was er sagt, ist Poesie. Und dann sagt er, you will drink the black sperm of my vengeance. Und das ist so großer Pathos. Und das ist irgendwie krass, diese Eskalation. Und es ist irgendwie so, wir nehmen teil an diesem schlechten Drogentrip von Z-Man. Und sind Opfer und Täter zugleich. Ich finde, das hat was total Faszinierendes. Also ich meine, es ist auch meine Faszination an Horrorfilmen. Und natürlich dieser Exploitation-Moment mit der Waffe im Mund, das ist echt eklig. Das ist auch so, nee, das muss echt nicht sein. Aber das ist dann so komplett eskaliert und der Lance köpft und und seinen Diener erschießt, der noch als Nazi verkleidet ist. Das ist so drüber, dass ich denke, okay, das ist irgendwie geil. Aber es ist ein Anfang für einen Film, oder? Es ist ja auch ein Anfang vom Film. Naja. Also man sieht nichts davon, weil die Credits verkehrt herum drüber laufen die ganze Zeit. Aber interessant wäre doch, was passiert danach mit Z-Man? Also nicht, wenn jetzt nicht wäre, dass sie ihn überwältigen, umbringen und so weiter. Was wäre mit einer Figur, die so einen schlechten Trip hat und in einer Party, zu der er eingeladen hat, dann seine ganzen Gäste am Ende umgebracht hat und dann nächsten Morgen aufwacht und denkt, ach du Scheiße. Ja, vielleicht, weiß nicht. Also ich finde, das ist ein tolles Finale. Ich verstehe nicht so ganz, warum sie das an den Anfang noch gepackt haben. Also was soll dieses Foreshadowing? Suspense? Natürlich, du willst, dass die Leute denken, da endet also die ganzen Drogentrips. Das endet nicht gut. Ich hab's schon gesehen. Das Geile ist ja, dass dieses ganze Hollywood-Verruchte, der Film erzählt uns ja, dass dieses Hollywood-Verruchte, dass das alles gut endet. Also wäre nicht der Verrückte da, der auf dem schlechten Drogentrip Leute umbringt. Würde das ja alles gut enden, ne? Naja, aber ich meine, er ist ja auch nur ein Stand-in für Hollywood. Ah, du meinst, oh, jetzt denkst du nach. Oh, oh nein, wow. Fuck, warum habe ich das getan? Alter. Raus aus meinem Kopf. Johannes hat gerade den Film gerettet mit einer Menge Symbolismus. Z-Man ist nicht einfach nur ein wahnsinniger Musikproduzent, sondern er ist ein Symbol für das verruchte Hollywood. Shit. Das dich einerseits feiert, dich einerseits verführt, dich andererseits hypnotisiert und dann am Ende umbringt. Gnadenlos. Uiuiui. Geil. Ich stehe voll drauf, Johannes. Das macht den Film für mich gut. Nein, Flor. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Nein, Flor, ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, Johannes, dass du diesen Film gut findest. Ich glaube, ja, Beyond the Valley of the Dolls ist wirklich eine tiefgehende Parabel. auf Hollywood als Täter und Opfer. Und Hollywood auf einem schlechten Drogentrip könnte natürlich auch ein Kommentar dazu sein. Ich meine, es geht doch sowieso darum, dass sie nach Hollywood gehen und was Hollywood alles mit denen macht, oder nicht? Ja, aber das Witzige ist ja, dass, was Hollywood mit ihnen macht, ist alles nicht so schlimm, weil am Schluss heiraten sie. Harris kann wieder gehen. Weißt du, sie haben die wahre Liebe gefunden. Sie haben Erfolg als Musikerin. Und wäre diese Seaman-Geschichte am Ende nicht, wäre das alles gut? Oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, und Petronella und Emerson kommen auch wieder zusammen. Ja, es gibt Verwirrungen und es gibt, Gott, es ist so eine Soap. Ja, aber du kannst ja nicht ein wesentliches Element des Films einfach ausklammern und sagen, ansonsten wäre alles gut. Dann würdest du auch sagen, bei Bonnie und Clyde, wenn die blöden Polizisten nicht wären, wäre doch alles gut für die beiden. Du hast gesagt, dass das ein für sich stehender Kurzfilm ist. Kann ich zurückspulen. Protokollantin, lesen Sie bitte die... Ich schneide das raus vor. Nee, es wirkt aber halt auch, also es wirkt ja so drangepfropft, als man hat so das Gefühl, Russ Meyer und Roger Ebert dachten am Schluss, oh, dem Film fehlt noch so ein bisschen Gewalt. Ja, natürlich haben sie das, genau das haben sie gedacht. Es ist langweilig geworden und ich weiß gar nicht, vielleicht ist der Film doch richtig, richtig schlecht und jetzt muss ich irgendeine Überhöhung finden. Es passt auch total, weil vor dieser Party haben wir Kelly und Harris, wie sie Schach spielen und er im Rollstuhl sitzt und sie sich wieder versöhnen und dann denkt man so, okay, und dann schnitzt zu Simon, der sagt, hey, lass uns eine Party schmeißen, jetzt geht's ab. Und dann geht's auch wirklich ab. Dann haben wir einfach die letzten 20 Minuten nur noch Sex, ja. Drogen und Gewalt. What the fuck? Und dann haben die Freunde, die dann zur Rettung kommen, bringen dann den Typen, der im Rollstuhl sitzt, mit. Aber er ist ja auch so proaktiv, ne? Er sagt, wir müssen sie retten. Ja. Und dann müssen sie erstmal den Rollstuhl zusammenbauen. Ja. Und also ich eine sehr inklusive Gruppe, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon schön. Aber es ist auch cool, dass der Film uns das alles zeigt, wie der Rollstuhl reingepackt wird ins Auto, wie er reingesetzt wird und so. Auf jeden Fall. Fuck, und das ist so Scooby-Doo, oder? Die sind voll die Teenager-Truppe, die sagt, rettet den Tag, Seaman ist verrückt geworden. Kein Mensch braucht die Polizei. Warum hat Seaman nicht noch eine Maske aufgehabt, die man hätte runterziehen können am Ende? Du bist also, oh, ja gut, er hat die Brüste. Vorne die Brüste revealed. Ja. Nein, also wirklich ein schlimmes, schlimmes Ende. Ich finde das wirklich nicht... Nein, nein, nein, nein, nein. Also ein schlimmes Ende im Sinne von... Ja, ein schlimmes Ende. Nicht im Sinne von, die sterben alle, oh nein, wie schlimm, sondern im Sinne von, was zur Hölle hast du als Filmemacher da jetzt noch verbrochen? Aber es ist besser, als wenn es nicht passiert wäre, oder? Stell dir mal vor, die Hochzeit nach dem... Dann wäre der Film wenigstens noch egaler gewesen. Aber hätte weniger Spaß gemacht. Ich meine, ey, es ist ja auch nicht das Finale, ne? Danach haben wir ja nochmal die Hochzeit und da ist alles schön. Ja, die Hochzeit sind 2 Sekunden, das ist ja nicht viel. Sie rennen über das Feld, Harris kann wieder gehen, also aber er kann wieder gehen. Und dann haben wir noch so einen komplett Out-of-Place-Comedy-Moment, wenn Porter durchs Fenster guckt noch einmal, der komische Anwalt, der intrigante Typ, und reinguckt und sie sagen, nee, du darfst nicht mehr rein, dann machen sie den Rollladen zu. Der will unbedingt Teil der ganzen unbedingt Sache haben. Sein. Oh. Susan heiratet auch noch, das ist noch eine Geschichte, die einfach so zwischendurch passiert. Susan trifft ihre alte Liebe Baxter, der mit seiner Verlobten da ist auf der Party. Susan sagt, ich hab dich vermisst. Baxter sagt, ich bin zwar verlobt, aber ich hab dich auch vermisst. Und ich lasse jetzt meine Verlobte einfach stehen auf der Party, ohne Kommentar oder sonst irgendwas. Es ist so schön romantisch, oder? Und du hier? Mensch, lass uns dort wieder anfangen, wo wir aufgehört haben. Sie haben sich seit Jahren nicht gesehen. Sie treffen sich auf dieser Party und er lässt seine Verlobte sitzen. What an asshole. Und von der Verlobten sehen wir auch nichts mehr. Nee, die ist vollkommen egal. Also es ist ja nicht so, dass irgendjemand sich um sie kümmert oder sie mal traurig ist oder sonst irgendwas, sondern sie ist einfach wirklich vollkommen wurscht geworden. Was ist das für ein Umgang mit Figuren und mit weiblichen Figuren? Also, oh Gott. Ja. Und solche Situationen gibt es ganz, ganz viele. Ja, kommen wir zum Sexismus und zum Feminismus zu reden. Wie sexistisch und wie feministisch ist dieser Film? Also erstmal, wie sexistisch ist dieser Film? Also auf einer Skala von 1 bis 100 ist sie ungefähr bei 200. Allein bei der Use of Nudity und ich muss an diese furchtbare Szene denken, die vielleicht sich als Parodie verstehen kann, wo sie ans Telefon geht, Kelly, weil sie den Anruf bekommen haben, hier, der bringt alle um. Sie bekommen den Anruf, sie geht ran und sagt, was? Wie jetzt? Und er nimmt ihr das Telefon weg, reißt ihr das aus der Hand und sagt, ja, komm, ich bin der Mann, ich mach das. Ich kläre das mal. Und er macht auch nichts anderes als was? Okay, gut, lass uns losgehen. Harris ist so. Also, was ist das? Was zur Hölle soll das? Und das macht dieser Film. Und das ist für mich so ein bisschen, wenn man jetzt nicht acknowledged, dass das vielleicht eine Satire sein soll auf diese Szenen, die es ja immer wieder in Filmen auch in dieser Zeit gibt, sondern dass es symptomatisch für das ist, was der Film mit seinen Frauenfiguren macht, dann ist dieser Film 100% sexistisch. Was auf jeden Fall sexistisch ist, ist definitiv die Fleischbeschau. Die das der Film ja, nee, also das darüber ja brauchen wir gar nicht zu reden. Frage, ja. Es gibt auch einfach komplett überflüssige Garderobenszenen, wo nochmal BHs an- und ausgezogen werden, wo du einfach siehst, okay, Russ Meyer hat auf die Uhr geguckt und gesagt, ah ja, 2 Minuten ohne Brüste, bitte. You go. Er hat definitiv auch ganz viele von diesen Klischees, auch die ganzen Romanzen haben diese Klischees von den Frauen, die daneben stehen und sagen, ah, während die Männer sich prügeln. Wir haben aber auch ein paar starke Frauen, ne? Also ich meine, wir haben Susan, die offensichtlich... Also du gehst jetzt schon zum Feminismus über. Achso, nee, um das zu relativieren einmal. Also nicht alle Frauenrollen sind so schwach, oder? Wir haben starke Frauenrollen. Ja, wir haben auch starke Frauenrollen, natürlich. Also das scheint ja Meyer sehr wichtig zu sein, dass Frauen starke Frauen sind, damit sie in seine Sexfantasie passen. Okay, lass uns kurz noch beim Sexismus bleiben. Du hast recht. Wir haben diese Sexploitation-Shots. Also ich hab vor allem einen ausgemacht, den ich wirklich unangenehm fand, und das habe ich schon erwähnt, also am Anfang diese Szene, und das ist gleich, womit der Film einsteigt. Mit der Pistole, es ist furchtbar. Das ist wirklich schrecklich, weil es auch wirklich so eine klassische Rape-Culture-Fantasy ist. Ne? So die Waffe, die Macht und Sex, einfach die Macht über die Frau sexuell interpretiert, also das ist so. Das ist einfach voll unangenehm. Ja. Das ist noch unangenehmer, dass es mit einer homosexuellen Frau gemacht wird. Also ja, das auch das noch, genau. Dass das gleich am Anfang passiert, macht mir halt schon gleich am Anfang es schwierig, in den Film reinzukommen. Ja, es gibt sehr oft diese Momente des... was der Film als Flirt interpretiert, was einfach übergriffig ist. Ja, 100%. Also bei Porter, ich meine, Porter ist eine unsympathische Figur, das ist okay. Da ist es einfach, da kann man auch sagen, das wird gezeigt, um ihn noch unsympathischer wirken zu lassen, wenn er sich an Casey ranmacht, auf so komische Art und Weise und sie dann irgendwann wegrennt. Aber zum Beispiel Harris, der offensichtlich ein Rapist ist, aber das Rape-Ding ist nicht so schlimm in Augen des Films, weil es wird irgendwie, es wird nicht mehr groß thematisiert. Es wird nicht thematisiert, sie will sogar das Kind behalten, weil sie irgendwas von ihm behalten. Und dann wird sie getötet, um das Problem aus der Welt zu schaffen? Weil wenn sie als die schwangere Anklägerin nicht mehr da ist, dann ist das Problem erstmal gelöst und Harris kann Kelly heiraten. Also so das Gefühl habe ich irgendwie, dass deswegen Casey eigentlich über die Klippe springen muss. Nicht wegen der Sex mit einer Frau, sondern weil sie ein Problem ist für die Romanze zwischen Kelly und Harris. Oh, mir ist so schlecht, Plor. Aber das waren für mich, also vielleicht findest du noch mehr, das waren für mich so die großen unangenehmen Sexploitation-Momente. Es gibt noch mehr, Plor. Nein, das, ich werde die jetzt nicht noch aufzählen, weil ich einfach... Die Abtreibungsszene, ja. Genau, die Abtreibungsszene. Es gibt so viele Momente, wo du denkst, ja, eigentlich gibt es wohl Figuren, die Meyer da einführt, wo die Frauen ihre eigene Lust und ihre eigene Agenda haben und so weiter. Aber sie werden am Ende einfach dafür gnadenlos bestraft trotzdem. Und also nicht alle Figuren, aber es gibt welche. Und auf eine Art und Weise, die ich einfach... What the fuck? Ja. Um vielleicht noch eine Sache einzuwerfen. Glaubst du, dass Harris uns sympathisch sein soll? Dass das eine Identifikationsfigur ist? Das befürchte ich nämlich auch. Und das ist noch so ein Problem. Ja, weil Harris ist nicht nur ein fucking Rapist. Wir haben auch so mehrmals thematisiert, und zwar... soll das offensichtlich Empathie mit ihm erzeugen, dass er homophob ist, ne? Weil er hat diese Pornodarstellerin Ashley macht sich über ihn lustig, weil er nicht kann. Und es ist so ganz klar, er kann nicht, weil er halt trauert um Kelly. Ja. Aber in diesem drüber lustig machen geht es dann darum, dass sie sagt, hey, bist du schwul, stehst du auf Jungs? Ja. Soll ich dir einen Jungen besorgen? Und das macht ihn so fertig, dass er zu Casey geht, um sich auszuheulen. Wir wissen, wie dieser Abend endet. Der endet mit der Vergewaltigung. Ja. Und dann redet er über seine Sexualität. Aber der ganze Teil, eigentlich der ganze Inhalt dieses Dialogs, ist es nicht, dass er homosexuell sein könnte, sondern wir sehen eigentlich die ganze Zeit, dass er homophob ist. Ja, ohne Ende. Genau. Und wir sollen offensichtlich mit ihm mitfühlen können, dass er von der bösen Frauenwelt so weit getrieben wurde, dass er seine Sexualität, seine Heterosexualität in Frage stellt, der arme Kerl. Der arme. Das ist wirklich, wirklich schräg, bizarr, unangenehm. Ja. Ja. Ich habe viele Sachen aufgeschrieben, aber ich glaube, es ist müßig, das alles aufzuzählen, weil guckt euch den Film an oder lasst es vielleicht lieber. Es gibt einfach viel Scheiße. Feminismus. Findest du Feminismus in diesem Film? Nein. Gar nicht? Nein. Auf der Oberfläche ja, weil natürlich viele Frauen eigene Agenda haben, viele starke Frauenfiguren sind, aber das, was alles sofort wieder kaputt macht, ist, dass man sofort durchspürt, dass der Feminismus, den man da sehen könnte. Diese starken Frauen, eigentlich alle nur die Sexfantasie von Maya unterstützen. Man spürt das durch. Es ist keine einzige Figur, die in sich kohärent für sich agiert, ohne dass sie nicht, also keine weibliche, die irgendwie nicht am Ende doch nur seine Fantasie bestätigt. Ja. Ich muss nachdenken, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich gebe dir recht. Ich will dir nicht recht geben, aber ich gebe dir recht. Ja, ja, also ich habe viele Kommentare gesehen online, die ja, den Feminismus nach oben halten und sagen, ja, das sind alles starke Frauen, also nicht alles, aber es sind so viele starke Frauenfiguren. Und proaktive Frauen, die Männer sind irgendwie luschen. Ja, genau, aber das ist alles nur Sexfantasie. Das ist alles, das geht alles auf diese eine Sache zu. Und ich glaube, dass er einigermaßen recht haben könnte, indem er gesagt hat, er könnte, hätte ein guter Filmemacher werden können, wenn er nicht so auf Titten gestanden hätte. Ich befürchte, ich gebe dir recht. Das Ding ist, ich glaube, alles, was da in feministischen Subtexten drin ist, was man reinlesen kann, ist so durch Zufall passiert. Ja, und das ist nichts Schlimmes. Also wir reden ganz oft über Rezeptionsästhetik das, was man in den Film liest, dass das auch eine Bedeutung hat, dass der Film sich auch verselbstständigt hat. Ja, ich glaube, es gab zu Recht eine Zeit, in der das vielleicht als Feminismus gelesen wurde. Oh, das ist auch interessant, ja. Ne? Wo man sagt, okay, man kommt von A, also der Hölle, zu heute, also nur noch der Vorhölle und dann dazwischen ist ein bisschen was passiert und dazwischen könnte man vielleicht in den 90ern zum Beispiel lesen und sagen, okay, das ist ein feministisches, es gibt ein Gefühl von Feminismus mit, aber der überholt sich dann gleich wieder, wenn man noch mal ein bisschen, noch eine weitere Denkschleife irgendwie hinten ranhängt. Ja, ich glaube, das, also für mich ist das große Problem, Ich kriege den Feminismus da nicht reingelesen und das ist eigentlich das, was du auch gerade gesagt hast, weil der Male Gaze einfach permanent da ist. Ja. Bei dem Blick auf die starken Frauen. Mhm. Es ist halt immer ein Blick in den Ausschnitt. Also, und ja, und auch wenn Frauen Dominanzgebaren haben, was mehrmals vorkommt, zum Beispiel diese Ashley ist ja unglaublich dominant, diese Pornodarstellerin und wie sie Harris verführt, in Anführungszeichen, ist von krasser Dominanz geprägt, aber es fühlt sich eben halt immer an wie eine Sexfantasie oder zumindest wie irgendwie eine Art von männlicher Fantasie, nicht wie eine Art von weiblicher Fantasie. Ja. Und das ist so, Feminismus auf Frauen bezogen braucht einfach die weibliche Perspektive, da kommst du nicht drum herum. Und ich glaube, die weibliche Perspektive kann auch von einem Mann erzeugt werden, aber es muss halt eine weibliche Perspektive sein. Ja, und wir haben dieser Film hat eigentlich die ganze Zeit eine männliche Perspektive. Mhm. Was total krass ist, weil wenn du auf das Vordergründige guckst, dann haben wir drei Protagonistinnen. Also die Frauen sind hier ganz klar im Mittelpunkt. Dieser Film würde einen Bechdel-Test bestehen. Die reden nämlich nicht nur über Männer, sondern auch über Drogen und über Musik. Der Film würde eher einen Bechdel-Test bestehen als 99% der anderen Filme, die wir gemacht haben. Ist das traurig. Und es gibt auch Momente zwischen den Frauen, die einfach, die Dialoge sind zu schlecht dafür. Aber also das heißt, sie sind nicht interessant oder stark, aber die zumindest ihnen so ein bisschen Raum geben als Figuren. Mhm. Und das sind komplett inhaltslose Dialoge und das sind komplett triviale Dialoge. Aber zumindest haben sie zwischendurch immer ein bisschen Raum zu atmen, mal was zu sagen, was man dem Film vielleicht zugutehalten kann. Ja, das stimmt. Mein liebster Moment, es gibt einen liebsten Moment, den ich habe. Kelly sagt einmal zu dem Typen, up yours, Ratzo. Ja. Und wenn man den außerhalb des Kontextes nimmt, der ganze drumherum ist, finde ich es eigentlich ganz geil und ich hätte es fast als Klingelton wollen. Das ist die feministische Stelle des Films. Die kommt bei Minute 53 vor. Dauert 10 Sekunden. Ja. Aber das war's. Das war's. Das ist das Einzige, wo ich wirklich mal sage, oh ja, go Kelly. Tja. Ich glaube, vielleicht bringen wir mal, bevor wir zum Urteil kommen, gehen wir mal ganz kurz noch in unsere Top 3 und danach reden wir über die Rezeption des Filmes. Okay. Und geben nochmal unser persönliches Urteil ab. Ja, wir haben schon eine ziemlich lange Episode, muss man dazu sagen. Jingle bitte. Unsere Top 3. Okay. Schund! Was machst du erbost aus und bezeichnest es als Schund? Ja. Wer muss anfangen? Du musst anfangen. Ich würde gerne dazu sagen, up yours, Ratzo. Du hast dich selbst in die Scheiße reingeritten. Es sind nur Filme dabei, die wir hier besprochen haben. Weil du dich... Autsch, das tut weh. Und ich habe absichtlich nur diese Filme genommen, obwohl ich noch mehr auf der Liste hätte. Ich hätte noch, aber das kommt nicht in die Liste rein, Freddy Got Fingered, was wir nicht zusammen geguckt haben, was ich einmal gesehen habe und richtig schlimm fand. Ganz viele Sex-Jokes, unterste Schublade, schlimm, furchtbar. Hätte ich auch erbost ausmachen wollen, aber es war jemand dabei, der unbedingt wollte, dass ich diesen Film sehe. Ja, ansonsten hätten wir, hast du irgendwelche Honorable Mentions? Nee, ich habe einfach nur drei Stück, drei Filme. Okay. Platz 3, bitte, gib's mir. Ich muss es gerade noch, Inland Empire. Ja, ja, ich weiß, du bist enttäuscht. Das ist so schrecklich, wirklich? Inland Empire wollte ich dringend ausmachen. Ich wollte ihn dringend ausmachen und zwar schon nach den ersten 5 Minuten, weil ich einfach mit dieser Kamera nicht klargekommen bin. Aber Schund? Ja, es ist Schund. Und machst du erbost aus und sagst, es ist Schund bei einem Experimentalfilm, der mit wenigem Budget und schrägen Bildern und... Es gibt viele Filme, die wenig Budget haben, aber es gibt auch Filme mit wenig Budget, die was erzählen wollen und was Gutes erzählen. Okay, wir haben offensichtlich komplett unterschiedliche Ansichten, was Schund betrifft. Ich habe nämlich Filme genannt, die mich nicht wegen ihrem Handwerk, sondern wegen ihrem Inhalt und so ärgern. Es ist ja nicht so, dass... Nee, Schund ist, du weißt es besser, machst es trotzdem scheiße. Nein, Schund ist, du... Roger Ebert wusste es besser. Er hat jahrelang danach bewiesen, dass er es besser weiß. Schund ist, du hast eigentlich was anderes vor und drehst einen Film, aber du, aber das, was du eigentlich vorhast, ist die ganze Zeit zu sehen. Deswegen ist natürlich das Exploitation-Zeug ganz oft Schund, weil du dir eigentlich einen runterholen willst. Aber du hast vielleicht gerade keine Zeit und deswegen drehst du einen Film. hätte Russ Meyer 5 Minuten gewichst. Ich nehme an, er hat stundenlang gewichst. Und zwar jeden Tag. Ich werde inhaltlich bleiben. Platz 3. Ein französischer Film aus der Zeit der französischen New French Extremity. Als sehr viele Horrorfilme gedreht wurden, die halt sehr brutal waren und sehr düster. Und ich muss dir auch irgendwann mal einen von diesen Filmen zeigen, aber den hier nicht. Inside à l'intérieur aus dem Jahr 2007 ist eigentlich ein traditioneller Slasher, der erzählt wird. Und zwar von einer schwangeren Frau, die nachts in ihrem Haus von irgendjemandem bedroht wird, der sie jagt. Okay. Dieser Film ist unfassbar geschmacklos, weil es ist nicht nur so, dass es die ganze Zeit gegen die Schwangere geht. Oh Gott. Wir haben Röntgenaufnahmen quasi, wo das Kind im Mutterleib gezeigt wird. Oh. Und wenn sie stürzt, sehen wir, wie das Kind hin und her geschleudert wird. Also sie ist hochschwanger, sie ist im 8. oder 9. Monat. Ihr habt davon gehört, ja. Und wirklich unangenehm so dieser Moment, dass du das Gefühl hast, die wollen so spektakuläre Gewalt und es ist wirklich unangenehm und so, wie weit können wir gehen und du guckst es und denkst, was für ein Scheiß, ey, hört auf damit, das ist echt nicht schön und der Film hat auch ein ziemlich brutales Ende und ich habe viele von diesen New French Extremity Filmen gesehen und ich habe ich glaube, ich bin da ziemlich hart gesotten, aber bei diesem Film habe ich mich echt drüber geärgert, wie da in welcher Art der Gewalt darstellt. Und das war, bevor ich ein Kind hatte oder bevor meine Freundin schwanger war. Okay. Hast dazu gesagt. Ich meine, solche Filme hätte ich jetzt auch in der Liste, wenn ich sie gesehen hätte. zu deinem Unglück habe ich solche Filme gar nicht gesehen und bin nur durch dich an Filme geraten, die mir nicht gefallen. Wirklich? Ich bin der Einzige, der dir... Ja, du bist der Einzige, der mir Schund zeigt, Flor. Aber du nimmst Inland Empire als Schund. Als nächstes kommt wahrscheinlich... Inland Empire ist nur auf Platz 3. Lass mich froh. Ingmar Bergman. Was? Hast du nicht drin? Okay. Nein. Jean-Luc Godard. Ich habe Cats auf Platz 2. Okay, Cats hast du vorgeschlagen, oder? Weiß ich nicht mehr genau. Oh mein Gott. Aber Cats kannst du mir nicht anlasten. Nein. Cats war ein Gemeinschaftswerk. Da haben wir beide beschlossen, wir gucken das und wir wussten, worauf wir uns einlassen. Okay, gut. Also Cats war wirklich Schund, oder? Ja, Cats war Schund. Aber gut. Auch Cats ist einfach nicht mean-spirited genug, um... Du hast vorhin gesagt, dass man es versucht hat, irgendwas anderes zu machen, aber dann irgendwie durchkommt. Dass du meinst, wollte jemand Sex mit Katzen haben? Nein, das ist noch schlimmer. Auf der Oberfläche sollte es ein toller Film über tolle Katzen werden und durchgeschimmert, hat die Geldgier des Produzenten. Mhm. Oder? Ja, vielleicht. Was noch schlimmer ist, als durchschimmern zu lassen, dass man einfach nur Sex will. Ich glaube, Cats ist einfach so ein Unfall, der einfach irgendwie passiert ist und man kann keinem wirklich die Schuld dafür geben. Weißt du, Unfälle passieren. Nein, wir haben lange darüber geredet, Plo. Hört ihr nochmal unsere Episode an oder hört euch mal die Episode an. Wir haben darüber geredet, weil da echt viele Entscheidungen, also das Studio, das das machen musste, hat sich so gefickt gefühlt von der Produktion. Die waren so... Shit, ich erinnere mich, ja. Die hatten das nicht war so Zeit hart. Und so dann, ne? Die hatten keine Zeit und die haben irgendwie bis 5 Minuten vor der Premiere haben die noch dran gearbeitet, um noch wenigstens ein klitzekleines bisschen was besser zu machen. Oh Mann. Es war echt hart. Ja, deswegen ist Cats leider schund geworden und das arme Animation Studio kann nichts dafür. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Das arme Studio kann nichts dafür. Und es ist kein Schund. Nein, ich glaube, Schund ist eher sowas wie, was mein Platz 2 ist, jeder fucking Uwe Boll-Film. Aber ich wollte einen hervorheben. Ich konnte mich nicht ganz entscheiden, ob ich Rampage oder Heart of America nehme, aber ich habe mich für Heart of America entschieden, aus dem Jahr 2003. Und du hast beide gesehen. Was ist deine Entschuldigung dafür, dass du den ersten gesehen hast und den zweiten dann doch noch? Als ich Heart of America gesehen habe, kannte ich Uwe Boll noch nicht. Und den Film hat tatsächlich ein Freund damals mitgebracht und hat gesagt, da geht's auch um diesen Highschool-Amoklauf. Wir haben noch Elephant gesehen, der war doch ganz gut. Ah. Lass uns mal den gucken. Aus dem Jahr 2003, als dieses Littleton-Massaker gewesen war und da hat ja Gus van Sant, der wirklich ein spannender Regisseur ist, diesen Elephant gedreht, der ganz ruhig und langsam so diese Eskalation hin zum Amoklauf erzählt und dann hat Uwe Boll gesagt, das kann ich auch. Und das kann ich viel besser als Gus van Sant. Der hat sogar später dazu gesagt, dass Gus van Sant ist viel zu akademisch. Wir müssen das irgendwie realistisch zeigen und wir müssen einfach zeigen, wie schlimm das alles ist. Mhm. Und er zeigt dann zum einen, wie zwei Schüler gemobbt werden in der Schule und dann, wie sie Amok laufen und Leute erschießen und baut da auch noch sogar einen komischen Plot-Twist ein. Und es ist einfach nur ein derber, hässlicher und zynischer und menschenverachtender Film. Du guckst diesen Film und sagst, dieser Film ist menschenverachtend, weil Uwe Boll es einfach nicht gebacken kriegt, sowas wie Empathie oder Sympathie zu wecken oder so oder irgendwie überhaupt Gefühle zu vermitteln. Stattdessen findet er es einfach nur geil zu zeigen, wie Leute in den Dreck gehauen werden und im wahrsten Sinne des Wortes mit Scheiße eingerieben werden und dann Amok laufen und sich an ihren Peinigern rächen und wie Blut verspritzt wird. Und es ist einfach nur so eine Amoklauf-Fantasie von einem kleinen Kind im Körper eines 40-jährigen schlechten Regisseurs. Okay. Gut. Ja, auf meinem Platz, mein Platz 1, sei froh, dass Holy Mountain nicht dabei ist. Ja. Den möchte ich wenigstens kurz erwähnt haben. Das ist kein Schund. Guckt euch Holy Mountain an, nicht großartiger Film. Und Manas The Hands of Fate hat es auch geschafft, diese Liste gerade so zu vermeiden. Auch kein Schund. Viel zu unterhaltsam. Und auch nicht so mean-spirited. Ich glaube zum Schund gehört auch dazu, dass du so das Gefühl hast, dass es bösartig, was da gemacht wurde. Ja, aber bei diesem jetzt, du hast ja die Liste passend zum Film gewählt. Dieser ist ja auch nicht so mean-spirited. Er ist halt einfach... Naja, aber... Er will halt einfach Sex haben die ganze Zeit. Er offenbart so ein bisschen den Mean-Spirit von Russ Meyer, der sich hinter dem verspielten Kindlichen befindet. Ja. Wizard of Gore. Ja, das ist ein Exploitation-Film auf jeden Fall. Es ist ein Exploitation-Film, den ich wirklich, den fand ich so ekelhaft und so. Du hast immer gesagt, man kann diesen Gore-Effekt, leider ist der Tee alle, es tut mir sehr leid. Ja. Du hast immer gesagt, dass man den Gore-Effekt nicht ernst nehmen kann und deswegen auch nicht so angehäkelt davon sein kann, weil das alles ja so übertrieben ist, dass einen das ja nicht berühren kann, aber... Es ist einfach auf einer technischen Ebene. Man guckt sich diesen Scheiß an und denkt sich, ich gehe mal kurz auf Toilette, ich komme 2 Stunden wieder und gucke mir weitere 5 Minuten an und dann gehe ich wieder auf Toilette und kotze wieder 2 Stunden. Ach, du bist einfach zu zart beseitet. für diese Filmwelt. Naja, Wizard of Gore ist halt auch wieder so, wo ich sagen will, ja, das ist technisch ganz viel albern und so, aber der hat auch Stärken und... Es ist für mich einfach nicht die Definition von Schund, wenn ein Film rough inszeniert ist oder wenn ein Film Ecken und Kanten hat, wenn ein Film so rausfällt aus dem, was man halt so vielleicht als seichtes Popcorn-Kino-Inszenierung bezeichnen würde. Der hat eine beschissene Story, der erzählt der seine Story nicht ordentlich. Der hat eine großartige Story. Das ist komplett konfus. Es ist alles furchtbar. Fantastisch. Das ist die Definition von Schund. Schauspieler. Das ist Schund. Nein, Schund ist definitiv. Was. Das ist Schund, Flor. Ich nehme dir hier dein Mikro. So, jetzt habe ich hier beide Mikros. Flor, du hast keine Chance. Was ist das eigentlich mit der Tonspur? Ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt nicht gut, was du gerade mit der Tonspur gemacht hast. Nein. Schund ist, wenn dir ein Film seine Botschaft ins Gesicht drücken will und diese Botschaft kacke ist. Mein Platz 1 ist God's Not Dead aus dem Jahr 2014. Eine Blueflix-Produktion, das christliche Netflix. Pureflix, das christliche Netflix, die haben einen Film gedreht. Es gibt ein christliches Netflix. Es gibt ein christliches Netflix. Das sind lauter Filme und ich habe nicht viel davon gesehen, aber God's Not Dead habe ich gesehen, weil es mich interessiert hat, was sie da machen. Es geht um einen bösen, natürlich atheistischen Professor, der seine Studenten am Anfang des Jahres einen Zettel schreiben lässt, auf dem steht, Gott ist tot. Er möchte das einfach von ihnen, weil er sagt, ich will nicht mit euch über Religion reden. Wir sind hier bei Philosophie, wir machen hier ernsthafte Wissenschaft, Religion spielt keine Rolle. Da sitzt aber ein junger, gläubiger Student, unser Protagonist, wir sind auch permanent auf dessen Seite, der sagt, ich kann das nicht machen. Woraufhin der Professor sagt, okay, dann tragen wir das jetzt aus. Ein Duell zwischen uns beiden, jeder bringt seine Argumente vor, um endgültig zu beweisen, dass Gott tot ist. Beziehungsweise du musst halt beweisen, dass Gott nicht tot ist. Und dann haben wir einfach mal fast 2 Stunden lang, shit, ist der Film lang, ein einziges evangelikales Pamphlet, wohlgemerkt, okay, in dem alle schlecht sind, die nicht protestantische Christen sind. Das heißt, es wird nicht nur gegen Atheisten gekämpft, sondern auch gegen Moslems. Es gibt einen bösen Moslem-Vater, der seine Tochter zwingt, einen Hijab zu tragen und sich verprügelt, als er herausfindet, dass sie die Bibel hört. Oh Gott. Unser atheistischer Professor wird am Schluss vom Auto überfahren, liegt blutend und sterbend auf der Straße und ein Priester kommt zu ihm und sagt, jetzt hast du die Gelegenheit, nochmal zu Gott zu schwören und zu sagen, dass du an Gott glaubst. Er sagt, ich glaube an Gott, und dann stirbt er. Dann sagt der Priester, das war ein Wunder. Und dann am Schluss feiern sie alle zu einer christlichen Rockband. Okay, das ist Schund. Okay. Und du guckst diesen Film und du bist fassungslos, mit wie viel Hass und Abscheu fundamentalistische Christen auf Atheisten und auf Agnostiker blicken können. Das ist wirklich ein gruseliger, unangenehmer Film. Oh mein Gott. Was tust du dir alles an, Plor? Ich meine, natürlich besteht meine Liste genau deswegen aus Sachen. aber warum tust du dir das an? Na, für die Filmwissenschaft. Für die Erkenntnisse. Alles für die Erkenntnis. Ja. Für die Erkenntnisse. Okay, ja. Deswegen, liebe ZuhörerInnen, hört ihr auch diesen Podcast wegen der Erkenntnisse und ein bisschen auch wegen des Schund, den wir hier betreiben. Sollten wir vielleicht wieder zurück in den Film? Und die Liste beenden. Das war unsere Top 3. Gut, dann, Chlor, gibt es ein Urteil, das wir fällen können, wollen, sollen, dürfen? Ich bin ehrlich gesagt immer noch ratlos. Was? Immer noch? Ich finde, dieser Film, und das, ich wiederhole mich vom Anfang, ist technisch und visuell und auditiv und ideentechnisch auf so vielen Ebenen viel stärker als ganz viel, was uns das Mainstream-Hollywood zur damaligen Zeit geboten hat und uns bis heute bietet. Dieser Film hat so viele starke Momente, so kleine starke Momente. Also ich sehe ganz viele von diesen 10-Sekunden-Schnipsel, die du eben erwähnt hast. Und zwar nicht und weniger in den Dialogen, sondern einfach in den Bildern, in dem Spiel mit der Kamera und mit dem Schnitt und so weiter. Ändert aber nichts dran, dass um diese wirklich starken Momente ein wirklich kaputtes Gerüst ist. Mhm. Und das Ding wackelt und das Ding ist unangenehm und riecht auch die ganze Zeit so ein bisschen nicht so gut. Ich bin immer noch ratlos. Ich bin froh, dass ich den Film gesehen habe. Das ist das Problem. Ich bin froh, dass ich diesen Film gesehen habe. Ich bereue es nicht. Ich wollte genau das machen, was du in der Top 3 angegeben hast. Und ich wollte den Film am Anfang wirklich gucken, weil ich gedacht habe, okay, du hast ihn nicht unbedingt als Schund angekündigt und er hat nicht irgendwie so ein... Bei Wizard of Gore hast du ein bisschen mehr Disclaimer gegeben, was es ist und so. Ich wusste ja nicht, was das da ist. Ja, genau. Und ich wusste es halt auch nicht. Und ich habe gedacht, okay, na gut, wir schauen mal. Und die Musik war gut. So. Die Musik war stark zum Beispiel. Genau, das sind starke Momente. Jedes Mal, wenn die Band singt, ist es geil. Lass uns ein Musikvideo draus machen. Ja. Also ihr da draußen, Hausaufgabe für euch. Schneidet ein Musikvideo aus diesem Film und damit hätten wir die Best-of schon. Dann hast du 20 oder sogar 30 Minuten wahrscheinlich. Stimmt, ja, wahrscheinlich. Gute Musik. Naja, das ist fast ein Drittel. Warum nicht schlecht? Ja, war Also dann findest du, wenn du ein Drittel von dem Film gut findest, das heißt, du gibst mindestens schon mal 3 von 10. Ach du Scheiße. Machen wir weiter. Am Ende dieses Abends wird Johannes dem Film 10 Punkte geben. Ja, fuck. Okay, also du findest die Musik, also wir finden die Musik gut. Das ist schon mal was. So. Du magst nackte Haut, oder? Du hast oder? Ganz viel... Ich, also du hast gerne Sex, oder? Ja, ich habe gerne, okay. Tatsächlich sehr dieser, gerne Sex. Dann, das heißt, wir nehmen alle Szenen, in denen Sex vorkommt. Dann haben wir roundabout nochmal 25 Minuten, dann sind wir bei 55 Minuten. Noch nicht ganz die Hälfte. Aber dann nimmst du schon die Szenen mit rein, wo casual nebenan, während sich zwei Leute unterhalten, zwei Leute Sex haben. Nee, die habe ich vergessen. Dann sind wir bei einer Stunde 15 Minuten. Und du fühlst dich von nackten Frauen sexuell angesprochen, oder? Nicht per se. Nicht per se, aber du... Das kann man so nicht sagen, nein. Okay. Aber du, aber es gibt nackte Frauen, von denen du dich angesprochen fühlst. Es gibt, ja. Ich, und auch von Körperteilen von nackten Frauen, oder? Ja. Zum Beispiel Brüste? Oh ja, zum Beispiel. Dann zum sind Beispiel. Wir bei einer Stunde 30 Minuten. Das wären jetzt wären wir ungefähr bei 2/3, das wären 7,5 von 10. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt musst du, eine Sache musst du noch finden. Ja, und du magst es, mit mir über Filme zu streiten und dich über Filme zu ärgern, die ich dir vorgeschlagen habe, oder? Zu sehr. Mehr, als ich zugeben möchte. Jetzt darfst du einspielen. Das Urteil. Das Urteil. Johannes gibt diesem Film 10 von 10. Also ich würde nicht so weit gehen. Ich finde, er hatte schon so ein paar problematische Momente. Ich glaube, ich bleibe so bei irgendwas zwischen 4 und 5 von 10 vielleicht. Ich bin froh, dass ich den Film gesehen habe. Ich kann es nicht ändern. Tut mir leid. Volle Sehempfehlung von mir. Es gibt Brüste. Das war das, was du zusammenfassend sagen wolltest, oder? Naja, das war dein Urteil. Mein Urteil, ja. Wir sind da jetzt ganz wissenschaftlich rangegangen. Wir genau. haben die Einzelteile des Films seziert und haben festgestellt, du magst diesen Film. Absolut, absolut. Gut, dann würde ich sagen, geht raus. Verkündet die Botschaft. Die Botschaft. Den Film musst du sehen. Johannes Franke von Muss man sehen hat diesen Film empfohlen. Bemalt Schilder mit dieser Botschaft und stellt euch in die Innenstadt. Nein, dieser Film ist echt Schund. Also man kann es nicht anders. Der Film ist totaler Schund. Tja. Ich weiß nicht, warum ich es ist noch nicht mal so, dass es Schund ist, den ich genossen hätte, weil es gab ganz viele Szenen, wo ich mich gelangweilt habe, ganz viele Szenen, wo ich mich drüber geärgert habe. Und trotzdem bin ich froh, diesen Film gesehen zu haben. Ich bin ratlos. Ich weiß nicht, warum. Es ist einer der Momente, wo ich verstehen kann, dass man mit Menschen befreundet sein kann, deren politische Richtung man vielleicht nicht unbedingt teilt. Dazu muss man aber auch geflissentlich vermeiden, mit ihnen über Politik zu reden. Irgendwas haben wir gerade falsch gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht. Kann ich mit dir befreundet sein, Plur? Wenn du diesen Film magst, kann das am Ende dieser Episode stehen, dass du sagst, du magst diesen Film. Aber ich glaube, es ist dann eher, dass du mit jemandem befreundet bist, der mit jemandem befreundet ist, der... der politisch irgendwie anders steht als du. Und der mit dem befreundet ist, der politisch anders steht als du, sagt, naja, ich mag den, weil ich mit ihm nicht über Politik rede. Verstehst du? Also folgendes. Mein Urteil ist, Scheißfilm. Das war's. Okay. Wenn ihr wissen wollt, womit sich Johannes nächste Woche bei mir revanchiert, bleibt noch kurz dran. Ansonsten, danke Johannes für diese Episode. Ja, danke Plor für diesen Vorschlag. Ich bin so froh, dass ich vielleicht bin ich auch einfach froh, dass ich diesen Film jetzt abhaken konnte und sagen konnte, jetzt Russ Meyer. Das ist es vielleicht. Ich habe mich mit dir beschäftigt und das ist jetzt vorbei und ich werde kein Russ Meyer-Fan mehr und ich habe, glaube ich, die zwei wichtigsten Werke von ihm gesehen und kenne auch ein paar Ausschnitte und es ist erledigt, das Thema einfach. Russ Meyer, mit dir bin ich durch. Wie viel Obsession liegt da bei dir zu Hause rum und du musst unbedingt alles ab. Also so, du hast ja gesagt, du hast auch mal eine Weile wirklich kanonisch geguckt, dass du wirklich gesagt hast, okay, das sind die Giallo-Filme, die muss ich sehen, das sind die, ne? Wie viel Obsession liegt da einfach drin, dass du auch diesen Film gesehen haben musst und deswegen dieser Drang so groß war? Na, zu viel wahrscheinlich, weil genau das natürlich dazu führt, dass ich mir solche Filme angucke und auch Filme angucke, die deutlich schlimmer sind, wo ich denke, oh, warum musste das jetzt echt sein? Aber ja, auf jeden Fall. Also es gibt, Completionist ist falsch gesagt, weil sonst würde ich jetzt sagen, okay, ich muss alle Russ Meyer Filme sehen. Ich bin jetzt zufrieden, ne? Ich muss keinen Russ Meyer Film mehr sehen. Ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie nochmal einen Moment gibt, wo ich sage, ey, lass uns nochmal einen Russ Meyer gucken. Das glaube ich nicht nach diesem Film. Aber du hast im Grunde jetzt auch diese Pokémon-Karte. Genau. Gotta catch 'em all. Auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich, ist mir schon ein bisschen wichtig, weil Naja, ich glaube dann, das macht mein Urteil leichter. Weil, also es fällt mir leichter, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nochmal einen Sexploitation-Film sehe, zu sagen, ah, okay, der war kacke. aber und Russ Meyer, ich weiß, wenn ihr auf Sexploitation steht, dann müsst ihr den gucken. Ach so, du bist vorbereitet auf die soziale Situation, dass jemand auf dich zukommt und fragt, ich möchte einen Sexploitation-Film gucken, welchen muss ich sehen? Ja, ist mir letzten Donnerstag passiert und es war wirklich peinlich, nicht antworten zu können, deswegen... Kennst es doch. Stehst an der Bushaltestelle, kommt jemand an. Hast du mal einen Filmtipp aus dem Bereich Science Fiction? Es gibt dieses Buch Alles, was man wissen muss von Schwanitz. Ja, Schwanitz. Und es gibt ein Kapitel darin, Dinge, die man nicht wissen darf. Ich finde Schwanitz, ich mag Schwanitz nicht. Ja, ich ahne auch warum. Aber ich fand damals, als ich dieses Buch gelesen habe, dieses Kapitel wahnsinnig witzig. Weil er halt sagt, diese ganzen Nachmittagssendungen, du darfst am nächsten Tag im Büro nicht wissen, wer bei Barbara Salisch verloren hat. Ich finde es gut, dass du das witzig fandst. Ich glaube, Schwanitz nimmt sich viel zu ernst mit seinem kanonischen Wissen. Und Schwanitz sagt ja auch nicht alles, was man wissen muss, sondern alles, was man als weißer, männlicher, Mitteleuropäer wissen muss. Sowas von. Das war ohne, dass er das sagt. Das ganze Buch durch war wirklich so, wo man dachte, das ist sehr eurozentristisch. Ja, So, aber jetzt, wir müssen raus aus dieser Episode. Wir müssen Russ Meyer hinter uns lassen. Wenn ihr wissen wollt, was nächste Woche kommt, dann bleibt kurz dran. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr euch mit uns zusammen durch diesen Film gearbeitet habt. Schreibt uns, wie euch der Film gefallen hat. Ich frage mich, ob es wirklich da draußen einen großen Verteidiger oder eine große Verteidigerin des Films gibt. Wenn du das bist, schreib uns. Ich bin sehr neugierig, was Leute, die diesen Film wirklich mögen, dazu zu sagen haben. Na dann, die Adressen sind Johannes Ed muss man sehen oder Florian muss man sehen. Ed muss man sehen.de. Genau, schickt uns auch andere Vorschläge und so, aber ja, wir sehen uns einfach nächste Woche wieder, hören uns nächste Woche wieder und nach dem Jingle wisst ihr womit. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. So, Plur. Das war eine anstrengende Episode. Sehr aufwühlend, das Ganze. Und wieder komme ich mich nicht dazu, mich zu rächen, weil ich das Gefühl habe, dann tue ich mir auch wieder nichts Gutes. Ich hoffe, ich bin bei dir erstmal eine Weile wieder vom Radar, was so Schund betrifft. Und würde gerne einen Film mit dir besprechen, den du vielleicht auch schon gesehen hast, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass du ihn gesehen hast. Aber ich fand ihn damals so krass. I'm Still Here mit Joaquin Phoenix, der, also eine Mockumentary, Joaquin Phoenix immer wieder in irgendwelchen Talkshows gesessen hat und gesagt hat, oh, ich mache jetzt Musik, ich höre auf mit der Schauspielerei. Und einen unglaublichen Bart hat sich wachsen lassen und furchtbar vernachlässigt aussah. Und er war echt so ein schöner Mensch eigentlich, ne? Also, ja. Also ein krasser Schauspieler, wer den aus anderen Filmen kennt, erkennt ihn hier nicht wieder. Ja. Kannst du voll vergessen. Und der war ziemlich krass. Und wenn ihr da mal reinschaut und euch ein kleines bisschen damit beschäftigt, beziehungsweise wir beschäftigen uns dann damit, damit ihr das nicht machen müsst. Und werden euch dann erzählen, wie kam es dazu, warum kam es dazu und ist dieser Film wirklich auf der Liste, muss man sehen oder eher nicht. Ja, ich freue mich drauf. Ich kenne den Film und wir haben letzte Woche kurz drüber geredet bei Nachrichten. Genau. Das ist der, glaube ich, aufgetaucht. Ja. Und wird auf jeden Fall ein spannendes Gespräch. Und ja, schön. Guckt ihn euch an und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Ciao. Ciao.